Das war fast der Soundgarden am Dienstag mit dem musikalischen Jahresrückblick 1995. Falls euch der andere Salm auch interessiert, also welchen Kneipen ich dieses Jahr am meisten abgeschürzt bin, dann schickt eine Karte an Fritz, Postfach 909000, 14439 Potsdam, oder schickt eine E-Mail an jon@orb.de oder an johnny@berlinsnafu.de oder auf CompuServe an 10235 4,501 oder ruft nachher bei irgendeiner Sendung an und sagt ihm, dass er es haben wird. Obwohl, er ist auch so eine Schlampe. Ähnlich wie ich. Anscheißer. Na und? Ich glaube, das ist cool. Schlampe sein? Ja, ich glaube. Ja, finde ich auch. Total cool. Hey, ich wünsche euch alles Gute fürs nächste Jahr und besonders, dass ihr glücklich seid. Und wenn ihr gerade nicht glücklich seid, dann, dass ihr glücklich werdet. Gesundheit, ganz wichtig. Und auch wenn es immer so ein bisschen blöd klingt, aber Friede und Liebe, das ist schon richtig gut. Mehr braucht man dann eigentlich nicht. So Kohle und so, das ist alles nicht so richtig wichtig. Das kommt alles dann von ganz alleine, wenn man erstmal zufrieden ist. Und das wünsche ich euch. Zum Schluss ein Song von einem Sampler, den man unbedingt braucht dieses Jahr, nämlich 10 Jahre Def Jam, wo die ganzen guten Hip-Hop-Sachen von Def Jam drauf sind. Und eigentlich wollte ich dann zum Schluss spielen Can't Live Without My Radio. Wäre nämlich ein guter Gag gewesen, von wegen Radio und so, ihr versteht. Ist aber blöd, weil die CD liegt bei mir zu Hause im CD-Spieler. Da es aber 4 Stück sind, spiele ich dann eben Don't Believe the Hype, ist auch okay, von Public Enemy. Ciao, sagt Johnny. Bis nächstes Jahr. Caught you looking for the same thing. It's a new thing. Check out this I bring. Uh-oh, the roll below the level, cause I'm living low next to the bass. Come on! Turn up the radio. They're claiming I'm a criminal. But now I wonder how. Some people never know. The enemy could be the friend's guardian. I'm now a hooligan. I rock the party and clear all the madness. I'm not a racist priest to teach the art. Cause some they never had this. Number one, never wanna run about the gun. I wasn't licensed to have one. The minute they see me, fear me. I'm the epitome of public enemy. Used, abused without clues. I refuse to blow a fuse. They even had it on the news. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Yes, was the start of my last jam. So here it is again, another death jam. But since I gave you all a little something that I knew you lacked, they still consider me a new jack. All the critics you can hang on my hold the rope, but they hope to the Pope and pray it ain't dope. The follower of Farrakhan, don't tell me that you understand until you hear the man. The book up the new school rap game, writers treat me like Coltrane, insane. Yes to them, but to me, I'm a different kind. We're brothers on the same mind, unblind, caught in the middle end, not surrendering. I don't rhyme for the sake of riddling, so claim that I'm a smuggler. Some say I never heard of ya, a rap burglar. False media, we don't need it, do we? It's fake, that's what it be to you, dig me. Yo, Terminator X, step up on the stand and show these people what time it is, boy. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype, it's a sequel. As an equal, can I get this through to you? My 98 booming with a trunk of funk. All the jealous punk can't stop the dunk. Coming from the school of hard knocks, some perpetrate, they drink Clorox, attack the black, because I know they lack exact, the cold facts, and still they try to Xerox, the leader of the new school, uncool, never played the fool, just made the rules, remember there's a need to get alarm, again I said I was a time bomb. Kinder, tut mir leid, wollen wir uns schön zu Ende anhören, die Musik, ja? Johnny gibt sich ja mal viel, viel Mühe beim Raussuchen dieser Musik und da wird nicht raufgequatscht und die wird nicht runtergezogen und die wird nicht einfach beendet. Hat ja alles seine Bedeutung. Before I let it go, don't rush my show. You try to reach and grab and get elbow. Word to her, yo, if you can't swing this, learn the words, you might sing this. here's just a little bit of the taste of the bass for you. As you get up and dance at the LQ, with some denied defiant, I swing polos. Then in it clear the lane, I go solo. The meaning of all of that, the media is the wax. As you believe it's true, it blows me through the roof. Suckers, liars, give me a shovel. Some writers I know are damn devils. From them I say don't believe the hype. Yo Chuck, there must be on the pipe, right? Noch knappe zwei Minuten Musik von einem der nettesten Radio-DJs, von einem der Typen, der seine wichtigen, wirklich wichtigen Platten immer zu Hause vergisst. Was aber dann daran liegt, dass ich die zu Hause wirklich höre. Also gerade CDs lässt man einfach im CD-Spieler liegen. Ah ja, das stimmt. Ja, das kenne ich auch. Also ich habe die nicht nur für die Sendung. Die sind nicht immer in der Plattentasche oder so und reisen mit mir hin und her, sondern die sind wirklich zu Hause bei mir. Und ist ja dann auch ein Beweis, ne? Aber andererseits, Johnny, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Ja, ja, ich weiß. Ist mir auch peinlich. Aber ich bin froh, dass ich andere Sachen nicht vergessen habe. Bei dir ist das ganze Leben Schnaps. Ah ja, danke, Jürgen. Das ist nett von dir. Nee, ich weiß, wie du es meinst. Get the green, black and red in. Gold down, countdown and Armageddon. 88, you wait, the S1s will. Put the left in effect and I still will. Rock the hard jam, treat it like a seminar. Reach the bourgeois and rock the boulevard. Some say I'm negative, but then I'm positive. Wonder what I got to give. The media says this, red, yo, black and green. That hype. They got to be, you know what I mean? Hype. You know what I'm saying? Yo, them niggas got them going up to see Captain Kirk like a jerk and they out of work. Let me tell you a little something, man. A lot of people on daytime radio scared of us because they too ignorant to understand the lyrics of the truth that we pumping into them clouds, that brain cells, that they're spotting under those wooden skulls they call caps, you know what I'm saying? But the S1s are straightening it out quick, fast, in a hurry. Don't worry, flavor vision ain't blurry, you know what I'm saying? Yo, Terminator X! Also genau. Wenn man den Einwand jetzt richtig verstanden hat, den Johnny eben gemacht hat, dann behält er die wirklich gute Musik für sich zu Hause. Und das, was er nicht gerade nicht hört, ist dann hier, wird hier im Soundgarden gespielt. Sag mal, das Public Enemy Album, das neue, das war 94, ne? Das war letztes Jahr. Ich weiß, ja, doch kann mal schon sein, dass er nee, nicht mehr das war. Letztes Jahr gespielt. Andererseits, ne? Musik, die ich habe, ist alles im letzten Jahr gewesen. Weil ich irgendwie ein halbes Jahr lang oder dreiviertel Jahr lang nicht um Musik gekümmert stimmt habe, ja gar nicht. Schade ist. Das stimmt aber gar nicht. Du hast ja eine Platte mit, die ich vergessen habe, wie immer. Auf einer ganz anderen Seite, also auf einer doch eher erzählerischen Seite, was ja beim Rap eigentlich auch so ist, trotzdem keine Rap-Platte. Aber kannst du ja dann nachher viel zu sagen. Ist jedenfalls auch eine schöne Platte, die ich meine, und du weißt ja, welche ich meine. Wir können es ruhig sagen, wa? Funny Van Dunn. Ja. Die, ja, aber die ist mir, die ist einfach dadurch, dass ich irgendwie Funny begegnet bin und den dann irgendwie so nett fand und dann hat er gesagt, er hat eine neue Platte gemacht und dann war natürlich klar, dass ich mich darum... Ansonsten muss man ja auch immer... Den habe ich bei dir gehört und dann habe ich gedacht, das ist ja klasse. Der ist auch nett. Das ist immer schade. Das ist so eine Kategorie von Musik, die hier irgendwie eigentlich nie ins Programm kommt, weil das nicht elektrisch verstärkt ist und... Naja, das ist nicht der Grund. Ich weiß nicht, was der Grund ist. Ich glaube, das ist einfach auch total schwierig. Bei den Tausenden von Sachen, die rauskommen, da fallen gerade so kleine Sachen, die auch nicht, also die jetzt promotionmäßig nicht groß rumbrüllen und sagen, hallo, hier bin ich. Die fallen dann halt unter den Tisch. Das ist schade. Also zum Beispiel dieses Stereo-Total-Ding könnte echt ein Hit werden, finde ich. Dieses Dactylo-Rock. Was sehr wahrscheinlich, wie wir beide annehmen, zumindest textlich eine Coverversion ist. Ja. Aber ich weiß nicht, so eine Sachen fallen dann unter den Tisch, weil sie halt nicht brüllen und auf sich selber zeigen. Ja. Ja, und sind auch irgendwie nicht so windschnittig, dass sie so, sagen wir mal, im Tagesprogramm zu hören werden wahrscheinlich, Ja, weil laufen ja dann teilweise doch auch Sachen, die auch nicht unbedingt windschnittig sind. Ja, das stimmt. Hast du eigentlich ein musikalisches Ärgernis dieses Jahr? Ich habe also, wie gesagt, mich wirklich irgendwie eigentlich gar nicht um Musik gekümmert. Irgendwie kaum was zur Kenntnis genommen, kaum was mitgekriegt, außer so die ganz, ganz wichtigen das Sachen. Das hört man ja auch immer in der Sendung. Das hört man durchaus auch in dieser Sendung hier, klar. Weil ich ja auch ganz gerne irgendwie so ein bisschen neuen Schrott spiele. Andererseits muss ich ehrlich mal sagen, auch immer so deprimiert bin, du spielst ja alles Schöne immer schon weg. Ja, ich sitze im Auto. Ich bin ja vor dir dran. Hör deinen, ja, genau, ehrlich, ist so ungerecht. Hör deinen scheiß Soundgarden und denk, ach, da hat er mir wieder eine prima Musik weggespielt. Also nicht bei allem. Ja, aber wir haben da sowieso völlig unterschiedliche Hörer und Hörerinnen, deswegen kannst du auch dann ruhig das normal spielen. Also eine gute Musik kann man so oft wie möglich spielen. Das stimmt schon, ja, ja. Also. Aber das, ich meine, es gibt dann auch andererseits immer wieder Platz, so andere Sachen zu spielen, die du dann eben nicht spielst. Außerdem heißt ja deine Sendung Sprechfunk und nicht Liedfunk. Ja, wo... Das kann ich gar nicht erwidern. Ja. Ja. Ist ja so. Du musst ja, du bereitest ja deine Sendung eher so auf die Sprachbeiträge vor. Ja, meine Sendung muss richtig Sprech sein und deine richtig Sound. Genau. Und deine Arbeitsteilung. Meine ist im Garten und deine ist im Funk. Ach, da haben wir uns schön eingependelt mit flachen Witzen, ne? Das wäre ja schön. Nee, das sind, ich glaube, das wird ziemlich anspruchsvolle Witze hier. Manchmal, ja. Also einer von 10 ist dann doch ein bisschen auf höherem Niveau, aber. Ach, was mir vorhin gefallen hat bei den Fantastischen Vier, wie so Sachen so Einzug halten ins Sprachgut. Stimmt tatsächlich, ist mir da aufgefallen auch. Dieses ja, ja, wunderbar, tolle Rede, Mann, das ist, also weiß ich nicht, da begegnet man immer wieder Leuten, die, oder du sagst nur ja und es antwortet ja, ja, wunderbar. Weißt du, so, das ist einfach klasse. Wie mir jetzt auch, ich bin euren Stolz, von mir sehr extensiv gebrauchte ausgebufft und abgelascht schon mal wieder begegnet. Von diesem Film, den wir gesehen haben. Wunderbaren super Film, klasse, ja. Den ich wirklich bei Johnny gesehen habe, muss ich mal sagen. Zu Hause in einem Zimmer, kniehoch voller Socken und irgendwo guckt den Fernseher raus. Da kann man ja nicht so einen großen Fernseher leisten. Ja. Und dann fehlte natürlich der Anfang von dem Film, das muss man mal sagen, und dann war zwischendurch umgeschaltet. Also es war ein Video und dann lief irgendwie mal 10 Sekunden lang Premiere. Welche schwachsinnige Werbung, dann ging der Film weiter. Nee. Weil Johnny ist eben Technikfreak, war, aber vom Videorekorder muss auch eher kapitulieren. Nee, ich habe diesen Film durch Zufall eingeschaltet. Ich habe so rumgesappt und ich gucke nicht viel Fernsehen, also extrem wenig eigentlich. Ich habe zum Beispiel noch nie deine Fernsehsendung gesehen. Nur auf der Funkausstellung lief immer so ein Ausschnitt im Hintergrund bei diesem ORB-Stand und da habe ich dann mal gesehen, wie das aussieht. Und am Anfang von diesem Mike Lehmann-Video, was ja dann auch auf der auf der CD-ROM ist, da habe ich es dann auch mal kurz gesehen. Ansonsten habe ich keine Vorstellung davon, wie die Sendung im Fernsehen ist. Aber irgendwie, ja, durch Zufall so ein bisschen rumgeschaltet, echt so spät in der Nacht und plötzlich läuft da so ein blöder Schwarz-Weiß-Film und denkt, das kann ja nicht sein, das ist ja richtig lustig. Und hab halt so 10 Minuten gestaunt und dann erst realisiert, es musste aufnehmen. Und hab dann in die Zeitung geguckt und hatte auch so einen unmöglichen Titel. Wie hieß denn der? Wie heißt Scheiße? Was, mit Fummeln? Nee. Ja, bitte Fummeln, Liebling. Oder nicht Fummeln, Liebling. Ja, irgendwie nicht, sowas. Ja, nicht Fummeln, Liebling hieß der. Ich hab den irgendwann mal wirklich vor 15 oder 20 Jahren, ich hatte so eine schwache Erinnerung an den Film. Und hab mich dann auch gefreut, ihn nochmal zu sehen und hab ich staunt, wie aktuell der ist. War irgendwie 68 und ist so richtig ein Hänger-Loser-Slacker-Film irgendwie. Das ist ziemlich unglaublich klasse. Also sowas müsste man jetzt nochmal drehen mit so jetzt eben, in der Jetztzeit. Wäre nicht viel anders. Ne, cooler Typ, absolut. In dem Film. Übrigens heißt schöne das, Sprüche, hast du noch schöne Sprüche gelernt in diesem Jahr? Ausgebufft und abgelascht ist schon ganz gut. Abgelascht? Und dann, was auch wunderbar. Gut ist, ebenfalls aus dem Film ist, der alte Schwung ist hin. Der alte Schwung ist hin, richtig. Wie es übrigens heißt, wir haben ja immer gesagt, der alte Schwung ist weg. Aber es der heißt, mir, der alte Schwung ist ich hin, ja? Ich habe mir sagen lassen, das heißt in Wirklichkeit, ah, gut, der alte Schwung ist hin. Irgendwie noch mal kicken. Kann man ja noch mal recherchieren. Was habe ich noch gelernt? Zum Beispiel Danger habe ich gelernt, Danger zu sagen in gefährlichen Situationen. Kann ich übrigens überhaupt nicht so richtig drauf, weil da kenne ich jemanden, der hat das immer gesagt und zwar so oft, dass er schon nicht mehr hingehört. Ja, ja, über den ist es, glaube ich, zu mir. Also ja, über dich dann. Auch. Also das war irgendwie so sehr vermittelt. Danger. Danger. Und was habe ich noch? Ich habe noch irgendwie... der alte Schwung ist auch hin ist auch nochmal schön bei Max Gold nachzulesen als Reim. Gestern noch voll Schaffenskraft, heute müd und abgeschlafft. Das ist auch sehr schön und wäre auch zu verbreiten. Abends frisch und munter, morgens mit den Nerven runter. Ich überlege, ich habe dann noch irgendwie ein paar schicke Sprüche, die ich dieses Jahr gelernt habe. Ich glaube, so Spruch des Jahres, denke ich, ist also außer diesen Sachen ausgeruft und abgelascht, aber ja, ja, wunderbar, tolle Rede, Mann, finde ich schon ziemlich... Ja. Also der ist auch wirklich, ich meine, ist natürlich, den haben sie natürlich, ist ja so ein Kreislauf, also die haben es natürlich auch nur abgeguckt, dem Volk aufs Maul geschaut, ne? Aber dann doch wieder schön in Form. Aber dann eben, ja, ja, man muss sowas ja nicht selber erfinden. Ich glaube, für eine tüchtige Verbreitung zu sorgen, ist auch eine kulturelle Leistung. Sind da alles nur Wörter, die alle vorher schon da oder waren. Oder eben auch Ohl, ne? Also da ist nicht so richtig natürlich. Ein Spruch, aber manchmal hänge ich tagelang am Fenster rum. Ich kenne noch einen anderen, aber der hat mindestens 3 Wörter, die man vielleicht jetzt nicht sagen sollte. Ole ist da klasse, ja. Darfst du ruhig sagen, ist ja schon meine Sendung. Ich nehme mich alles auf meine Kappe. Weiß, ja, aber ich weiß nicht, ob das... Du wirst die 3 Wörter nicht mehr, oder? Ja, ich weiß die 3 Wörter schon. Aber den wirst du dazwischen lest du nicht mehr. Nee, das ist einfach, da muss man den Ole-Gag kennen, ansonsten kommt das rassistisch und... Alles Mögliche, es funktioniert so nicht. Aber jedenfalls, Ole ist großartiger Sprüchelieferant. Stimmt. Definitiv. Ja, auch so ein aufs Maulschauer, ne? Mhm. Schön auch, was, im 9 City, glaube ich, vorne, wie, hallo, ich bin der Jörg, der Weihnachtsmann. Super klasse. Apropos Weihnachtsmann, habe ich in der letzten Fernsehsendung jetzt mit dem Inder gesprochen. Und nach einer Weile stellte sich raus, dass er beim Weihnachtsmann-Service arbeitet. Das fand ich dann doch eine ziemlich gute Vorstellung. Indischer Weihnachtsmann. Ja, ist Weihnachten Multikulti. Du rufst einen Weihnachtsmann-Service an und dann steht auf einmal ein 2 Meter langer Schwarzer vor dir mit so einem mühsam angeklebten Bart. Ja, warum nicht? Ja, nee, fand ich auch prima. Ich meine, weißt du, ob der Weihnachtsmann nicht Inder war? Oder ist? Stimmt. Ja. Ist. Ja. Und wenn man Glück hat, hat er so 8 Arme. Hast du früher Weihnachtsmann, kam jetzt, habt ihr sowas gemacht, als du klein warst? Nee. Ja, ja, ich kann mich daran erinnern, dass er echt richtig Schiss hatte teilweise. Ja, wirklich? Mhm, total. Und es gab eine Lieblingsgeschichte von mir, wo ich genau weiß, was in mir vorgegangen ist. Also ich war wirklich klein, keine Ahnung. So, wann kann man laufen und reden, so halbwegs? Ja, so 2. Ja, bei mir also dann 3 oder 4. 1,5. Nee, ich glaube, ich war, also ein bisschen älter war ich schon, so 3 oder 4. Und ich weiß, ich stand da so und der stand vor mir und dann gab es halt die übliche Prozedur und mir war das so peinlich, weil ich musste echt dringend pinkeln. Und ich dachte so, ich kann den jetzt nicht unterbrechen, das geht nicht, das ist der Weihnachtsmann. Und ich weiß noch, dass ich dann doch ihn unterbrechen musste und fragen musste, ob das jetzt okay wäre. Dann bin ich schnell aufs Klo gerannt, wieder zurückgekommen und er war noch da zum Glück. Weil ich dachte so, wenn er jetzt anfängt, erst mit Geschenke auspacken und so. Dann ist alles zu spät. Aber da habe ich richtig, ja, da habe ich richtig so irgendwie gedacht, Mann, verdammt. Und jetzt hat sich aber erlegt, die Angst. Ja, jetzt ist nicht mehr so schlimm. Also wenn der jetzt kommt, dann bin ich ganz routiniert. Sag so, hey, Alter, sag. Meistens auf Englisch. Also anzwinkern. Ja, nee, wir kennen uns inzwischen. Bist genauso cool wie ich, Mann. Bist du genauso cool drauf wie ich? Nee, da unterscheiden wir uns dann doch. Phil, Mann, ja, echt Ereignis des Jahres. Phil, ja. Auch ein schöner Spruch. Ein richtiges Ereignis des Jahres. Spielt er noch in Erscheinbar? Nee. Ich glaube ab Mai oder April oder so irgendwie wieder dann. Also ja. nächsten Sommer erst. Ah ja, das ist auch was man so in Dosen genießen sollte, wa? Da kann man sich ja... Wobei, man kann sich natürlich auch maßlos an Phil besaufen. Allerdings. Ja, stimmt. Ja, der ist ja auch richtig so, Mann, ey, absoluter Lichtblick. Jenny Zilke aber zum Beispiel auch, wobei ich gestern den Geschenketausch mit ihr verpasst habe. Ah ja, das war neben der Volksbühne da, oder? BKA-Zelt war das. Ach, BKA-Zelt, ach so. Ja, in der Volksbühne sollte auch so ein Geschenketausch sein. Nee, aber schön finde ich schon, dass so Leute, sagen wir mal, meiner Generation, also die jetzt auch so, weiß ich nicht, um die 30 sind im weitesten Sinne, dass da doch einiges passiert, wo man so merkt, die treffen einen Nerv. Also bei Phil, da müssen ja auch nicht tausende Leute sein, im Gegenteil, es wäre schlimm, wenn es so wäre, aber das ist einfach so, jeder Gag ist einfach richtig, ja, das ist einfach klasse. Da hat man manchmal recht ein schlechtes Gewissen, Werbung für zu machen, wa? Aber andererseits denke ich, sollten das auch möglichst viele Leute zur Kenntnis nehmen, weil der Schrott wird immer irgendwie gepusht und die... Das ist ein schwieriges Ding, ne? Also, weil ich denke auch so, nehmen wir mal an, du entdeckst einen total netten kleinen Laden, wo du gerne bist. Eigentlich will man nicht unbedingt, also ich weiß zum Beispiel, dass das Kumpelnest, was es ja schon sehr lange gibt, aber die hatten eine Zeit lang richtig Probleme, weil die standen in irgendeinem riesengroßen Berlin-Führer drin, als weiß ich was, Szene-Kneipe oder so ein Quatsch. Und da hatten die richtig Probleme, weil auf einmal der Laden voll war. Und die Atmosphäre sind nun mal die Leute, die da drin sind. Und da, das ist jetzt nicht mit gut oder schlecht oder so, sondern einfach nur so, wie der Laden aufgemacht ist und so weiter. Das ist ein schwieriges Thema, wobei ich denke, dass gehe eigentlich immer noch davon aus, dass so der Humor, den Phil verbreitet oder hat oder so, dass den auch nicht jeder versteht oder nicht jeder verstehen will. Ja, und ansonsten ist Erfolg natürlich auch immer irgendwie eine Charakterprobe. Man sieht es bei Helge Schneider zum Beispiel, ne? Stimmt. Der ja unbenommen großartig ist und, glaube ich, auch die Widrigkeiten des Erfolges irgendwie ganz gut zu meistern versteht. Und ja, jetzt eine wunderbare, schöne neue Platte gemacht. Ah ja, aber ich finde es schon ein bisschen überbewertet. Also so großartig ist er nicht. Da ist schon eine Menge Müll drauf, muss man sagen. Es sind ein paar richtig geile Sachen drauf. Also die James Brown-Version ist klasse und das Techno-Stück ist ein Hammer. Ich finde auch am Gartenzaun super. Aber das ist so ein Punkt, wenn man, also ich meine, das, ich glaube so weit, also wenn das eigentlich ein Programm ist und 1,5 Stunden durch ist, dann gibt es irgendwie mal 3 Glanzlichter und das andere Zeug gehört dazu und dem muss man dann, fängt auch mal mit Respekt. Ich glaube, das war bei Schneider auch immer so. Ja. Also dass halt eigentlich immer unheimlich viele Sachen drauf waren, wo man eigentlich darüber lacht, dass es jemand auf Platte pressen kann. Weißt du, so, man weiß irgendwann nicht mehr, lacht man jetzt darüber, weil es wirklich lustig ist. Also auf der neuen Platte ist ja diese Geschichte mit dem Sensenmann. Mhm. Und eigentlich ist die nicht lustig, so für sich geschrieben. Wenn du die lesen würdest, würdest du sagen, so what? Aber halt diese blöden, verstellten Stimmen und die Tatsache, dass der das Eisenhart auf eine Platte macht und dann auch noch richtig, richtig gut verkauft, das ist schon okay. Mensch, da haben wir ein bisschen Werbung gemacht, wa? Für wichtige, nette... Haben wir da noch jemanden vergessen? Ralf König nach wie vor, Walter Mörs, muss man auch mal nennen, so im Kommerzbereich. Mörs, auch ein schön brutales Heft gemacht dieses Jahr. Ah, das kenne ich nicht. Sex und Gewalt. Ja? Ja. Gut. Wo muss man sich das holen? Im groben Unfug, nehme ich mal an. Na, es haben gibt wir gleich so, noch ein bisschen kleine Laden. Es gibt so zwei von mir persönlich favorisierte Comic-Läden. Das ist einmal der Grobe Unfug und dann ist das die Comic-Galerie da in der Oranienstraße. Aber da gibt es schon auch noch andere. Ich bin ja überhaupt ja kein Comic-Auskenner. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich ihn letztens gekauft. Einmal hat Andrew Wax hat einen Batman geschrieben, zwei Teile. Der ist recht gut, also so Batman-like wie früher halt. Martha Washington, bin ein großer Frank Miller-Fan. Weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Der hat so die Batman-Sachen geschrieben, die dann Batman wieder interessant machten. Dark Knight Returns, so eine Geschichte, Year One. Wann hast du angefangen mit Comics zu lesen? Früher, als ich klein war, natürlich Comics gelesen und Batman war so ein Favorit von mir. Erstens hat mich dieser Gürtel von dem fasziniert, deswegen habe ich auch heute so ein Funktelefon und so ein Quatsch. Finde ich einfach total spannend. Das ist so ein bisschen Batman-mäßig. Weißt du? Der hatte in jeder Situation das richtige Werkzeug an seinem Gürtel. Also deswegen bin ich immer noch fasziniert von Schweizer Taschenmessern, weil das fand ich bei Batman immer klasse. Ich weiß noch, dass ich mir mit meinem Bruder so selber so Batman-Gürtel gebastelt habe früher. Und zwar aus diesen gelben Kinder-Schokolade-Überraschungsei-Dingern. Die habt ihr dann so raufgeklebt? Ja, die kommen dann so an Gürtel und da war dann halt Schnur drin und weiß ich was. So wie Batman. Johnny, warum trägst du den nicht mehr? Ich trage den immer noch. Ich habe jetzt nur die Pullover drüber. ja, und dann hat mich das irgendwann gelangweilt. Also irgendwann war das dann halt so mit Außerirdischen und bla. Und nichts gegen Außerirdische, aber so im Zusammenhang mit Batman fand ich immer so nett normal. Das war halt ein normaler Typ, der hatte keine Superkräfte, sondern war einfach nur sehr clever und schnell. Johnny, Mensch, mach doch mal einen Aufbaulehrer, ein Comic lesen für mich. Weil ich habe irgendwie so kein Verhältnis zu Comics. Da gibt's ein ganz tolles Buch drüber. Wie man Comics liest? Ja, How to Read Comics oder so. Und es ist natürlich peinlich, dass mir jetzt der Autor nicht einfällt. So richtig so eine Alphabetisierungskampagne für comic-unerfahrene junge Menschen? Nee, das ist ein Comic selber. Aber der erklärt halt A, die Faszination von Comics. Fängt erstmal so an, warum wir auf bestimmte Zeichen reagieren. Also, dass zum Beispiel zwei Punkte mit einem Strich drunter für uns immer ein Gesicht sind. Mhm. Ob das jetzt in Wirklichkeit eine Steckdose oder ein Auto vorne ist oder so. Und wenn ich gar einen Macintosh. Zum Beispiel auch. Also, sehr schönes Buch. Aber ich weiß nicht, Comics... Das ist halt so ein weites Feld. Das ist, als ob man irgendwie sagt, wie soll ich Bücher lesen? Da gibt es auch so viele verschiedene Gattungen und genauso ist das bei Comics. Also ob du nur auf Fantasy oder witzige Sachen stehst oder ernste Sachen, also Psychogeschichten. Aber hättest du so eine Galerie deiner 10 Comic-Klassiker? Ja. Die man unbedingt zur Kenntnis nehmen muss? Absolut. Also Watchmen zum Beispiel ist ein großer Klassiker über abgehalfterte Superhelden, die also längst nicht mehr angesagt sind, weil die Erde irgendwann gesagt hat, ey, ihr nervt uns und lass mal machen. Und die dann irgendwie wieder an, also Apokalypse und bla und so, ganz toll. Dave Gibbons und Frank Miller? Peinlich jetzt. Na egal, also auf jeden Fall Dave Gibbons. Der dann wiederum mit Frank Miller zusammen jetzt Martha Washington macht und da hat mich der Neue zum Beispiel enttäuscht. Martha Washington Stranded in Space, den habe ich letztens gelesen, finde ich so richtig klasse. Aber Frank Miller alleine macht Sin City und das ist eine großartige Comicserie. Nur schwarz-weiß, der malt eigentlich die Schatten. Und das ist so... Das sind Comics, wo ich echt teilweise schlucke, so wie bei einem spannenden Krimi oder so, wo du echt so, puh, ganz schön herbe, so großartig. Toll. Ja, Johnny, na, da werde ich mir nochmal richtig erzählen. In einer Situation, wo ich ganz genau zuhören kann und aufpassen. Und dann werde ich auch anfangen, Comics zu lesen. Muss man ja irgendwann mal machen, oder? Also, nee, machst ja auch nicht mehr so viel, nimmt einfach Zeit in Anspruch. Man hat für alle schönen Sachen dieser Welt leider nicht genug Zeit. Ja, aber es gibt ja auch genug Zeit, die man immer noch so rumverplempert, oder? Echt? Nö. Du nicht? Kaum, also... Ich meine, Comics lesen auch keine Zeit verplempern. Ist keine Zeit verplempern. Ich lese zum Beispiel viel zu wenig, ob nun Comics oder Bücher, viel zu wenig. Ja, ich inzwischen, oh, tut mir sehr leid. Ja auch. Naja, was soll man machen, Leben ist so. Ja, ein alter Schwung ist hin. Richtig, wir stehen hier ausgebufft und abgelascht. Ja, wunderbar. Kleiner ein Lied für uns. Für uns? Für uns. Mach mal für uns. Von Fanny van Dunn. Yes. Tschüss, Johnny. Ciao. Deine traurigen Lieder und schmeiß sie in den Mülleimer. Nimm deine traurigen Lieder und schmeiß sie in den Mülleimer. Das Leben kann so schön sein, wenn du willst. Was sind das für Probleme, die meine Schwester hat? Sie weiß nicht, wen sie liebt und sie steigt nicht mehr aufs Rad. Sie putzt nicht mehr die Zähne und sie geht nicht mit dem Hund. Sie liest kein gutes Buch mehr und wiegt nur noch 100 Pfund. Nimm deine traurigen Lieder und schmeiß sie in den Mülleimer. Nimm deine traurigen Lieder und schmeiß sie in den Mülleimer. Das Leben kann so schön sein, wenn du willst. Was sind das für Probleme, die meine Schwester hat? Sie geht in keinen Film mehr und sie hat die Party satt. Sie spricht nicht mit den Freunden, geht nicht ans Telefon. Ich glaube fast, sie ekelt sich vor Kommunikation. Sarah, Sarah, sag mir, was dich quält. Sind es die Katastrophen, die niemand mehr erzählt? Ist es die Geschichte, die von Liebe erzählt? Oder ist es das Leben, das fehlt? Nimm deine traurigen Lieder und schmeiß sie in den Mülleimer. Nimm deine traurigen Lieder und schmeiß sie in den Mülleimer. Das Leben kann so schön sein, wenn du willst. Fanny van Dunn, eine der ganz wichtigen Platten dieses Jahres, würde ich an der Stelle mal sagen. Ja, Tag, hier ist der Sprechfunk. Wie hört sich das an? So hört sich das an. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Der Sprechfunk heute nur mit mir, ohne the most sexiest Anruf, halbautomatischer Anrufbeantworter of the world in Los Angeles. Trotzdem gibt's ein wunderbares Band, nicht vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Insofern war das trotzdem völlig falsch. Das werden wir in der nächsten Woche hören. Es gibt aber natürlich einen der Standards dieser Sendung, den Zusammenschnitt der Sendung der letzten Woche, den DD fabriziert hat. Hört euch an. So, Weihnachten ist vorbei, die Abwaschberge stapeln. Mann, du erzählst dir ganz schön Mist. Du sollst doch nicht reden. Warum denn nicht? Ja, weil du abwaschen sollst. Aber ich dachte, so. Führt Selbstgespräche, also, oder? Also, wie gesagt, nein, ich führe keine Selbstgespräche. Für Leute hat man hier zu tun. Kannst du vielleicht mal kurz die Klappe ich halten? Verzweifeln. Und rubbeln. Ich bin froh, dass ich Alzheimer war. Du sollst abwaschen und rubbeln, also. Genau. Das soll nämlich heute ein völlig unzweideutiger... Als Ausdruck dieses verrotteten Schweinesystems, Feiertags, in dem wir leben. Feiertagsbeitrag werden. Wissen wir mal, was passiert mit den Eiern. Du kommst schon wieder zu früh zum Thema Ostern. Feiertagsverkehrungen. Ach so. Modifikationen. Im Moment, du wusstest doch wohl erinnern, dass gerade erst Weihnachten grüßt war. Alzheimer. Aha. Na, wie dem auch sei, jedenfalls. Offensichtlich hat er jetzt hier einige Essensreste gefunden. Ja. Lassen sich aber, glaube ich, nicht mehr identifizieren. Was hast du denn da? Kartoffelsuppe. Ah. Oder Sahneheringsfilets. Kann man jetzt aber so genau offensichtlich nicht mehr sagen oder feststellen. Übrigens, du reinigst die Teller wirklich mit der Gründlichkeit eines dieser, wie heißen diese kleinen Fische? Und? Na, weiß nicht. Eines Geschirrspülers. Nee, Geschirrspüler sind doch keine Fische. Hältst du mich denn für total bescheuert? Dir ist alles zu trauen. Das ist auch Quatsch. Na, du bist ja eigentlich... aus dem Osten. Eigentlich ein ganz intelligenter Mensch, nicht aber... Nicht intelligent, kichert man dann so rum. Ja, aber auch sehr infantil. Wie ein Unfass. Ach so. Ja. Ach, wäre doch mal Zeit für ein Küsschen auf die Wange. Hä? Wie bitte? Es soll doch heute ein schöner Abend für dich werden. Wird's auch so, glaube ich. Schon blöd. Ja. Außerdem schon blöd. Man das aber nicht ganz so zweideutig halten. Hältst du mich für so einen Sexmuffel? Hm? Für ausgesprochen unattraktiv und mit wenig Sexappeal ausgestattet? Kannst du nicht mal über was anderes reden als Schweinkram? Ja, zur Not. So Backen zum Beispiel. Was denkst du, was ich für große Backen habe? Jetzt schweif doch nicht gleich wieder vom Thema ab. Jetzt fang hier nicht an, im Radio rumzuferkeln. Moment, wer ferkelt hier rum? Geil und also du, Sack und, ich, Sack was, und bitte? Schweif. Hast du jetzt aber gesagt, ja? Ja, schon. Was machen wir jetzt? So kommen und labern, ladern, ludern lassen. Kommen lassen. Ich war jetzt nicht so pingelig. Ja, ja. Und womit kann man dir noch eine Freude machen? Schweif sagen. Schweif sagen. Wenn man dich jetzt an der Stimme nur hören würde und jetzt eine Größe von dir schätzen würde. Welche Größe würde man da schätzen? Welche Größe meinst du jetzt? Komm, hab mal ein bisschen Süßigkeit im Mund gesteckt. Red dich nicht raus, ja? Red mal ein bisschen. Was meinst du jetzt hier mit Größe? Ach, redet ja gleich wieder Mist, der junge Mensch. Ganz ruhig, nicht aufregen, tief durchatmen. Sei aufgeregt? Ja, ja, mir reicht es. Ach schon, was? Verhasst dich schon? Jetzt nach Hause oder nicht betrinken oder in der Kneipe? Nimm dich aber nicht wie ein 17-Jähriger. Was soll das jetzt heißen? Naja, weiß nicht. Naja, wir könnten ja auch zusammengehen. Hast du ein Problem? Bist du irgendwie verklemmt? Na, aber wie du wieder aussiehst heute. Frieden mit Kinn, buschige Augenbrauen, breiten Nasensattel. Auch. Starke, große, tierische Gebiss und vorstehendes Kinn. Grauenhaft. Erstmal wieder ein bisschen Husten weg. Erstmal. Erstmal wieder. Husten weg. Husten. Erstmal wieder. Erstmal wieder ein bisschen Husten weg. Erstmal. Ja, hier sitzt kein Roboter im Studio. Hier sitzt ein Mensch, der ab und an auch mal husten muss. Eine Frau fährt durch die Hauptstadt der Gefühle. Ihr Auto ist nicht mehr ganz neu, doch sie kommt gut voran. Ihre Haut ist makellos, soweit man sehen kann. Und vor dem Hotel Venus hält sie an. Ein Mann fährt durch die Hauptstadt der Gefühle. Aber fahren ist zu viel gesagt, er steckt in einem Stau. Er schaut die ganze Zeit nervös auf seine Uhr. Und alle Ampeln stehen auf Blau. Die Nacht fällt auf die Hauptstadt der Gefühle. Musik erklingt, die Lichter gehen an. Es ist ein Kommen und Gehen, ein Verstehen und nichts Verstehen. Und hier und da hörst du Goodbye, auf Wiedersehen. Eine Frau fährt durch die Hauptstadt der Gefühle. Sie weint am Steuer, dicke Tränen, aber höchstens 10. Sie weiß, es ist gefährlich auf den Straßen. Wenn es regnet und die Scheibenwischer gehen. Eine Frau fährt durch die Hauptstadt der Gefühle. Sie denkt, wenn ich zu Hause bin, leg ich mich hin. Dann denke ich an gar nichts oder an etwas, das mich wehtut. Die letzte Träne tropft von ihrem Kinn. Die Nacht fällt auf die Hauptstadt der Gefühle. Musik erklingt, die Lichter gehen an. Es ist ein Kommen und Gehen, ein Verstehen und nichts Verstehen. Und hier und da hörst du Goodbye, auf Wiedersehen. Und der Hass ist ein Container, aus dem alle naschen. Viele Augen sagen, hier wird jeder satt. Und die Liebe ist ein nasses Nest, das niemand mehr verlässt, der keine Heimat hat. Die Nacht fällt auf die Hauptstadt der Gefühle. Musik erklingt, die Lichter gehen an. Es ist ein Kommen und Gehen, ein Verstehen und nichts Verstehen. Und hier und da hörst du Goodbye, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. 22.32 Uhr. Fritz Kurzinfo. Vertragsumsetzung. In Sarajevo hat die geplante Truppenentflechtung zwischen den bosnischen Kriegsparteien begonnen. Der Kommandeur der Friedenstruppe, US-Admiral Smith, schloss jedoch heute nach Gesprächen in Pale nicht aus, dass der Übergabetermin für die serbisch kontrollierten Viertel Sarajevos verschoben wird. Regierungsbündnis. In der Türkei zeichnet sich nach Sondierungsgesprächen der bisherigen Ministerpräsidenten Ciller die Bildung einer Dreiparteienkoalition ab. Konsequenzen. Russlands Präsident Jelzin hat eine Sonderkommission für Außenpolitik ins Leben gerufen, die seine Vollmachten erweitern und die Außenpolitik effektiver gestalten soll. Jelzin wurde heute aus dem Sanatorium entlassen. Hilfslieferung. Zum ersten Mal seit den Kämpfen um Gudermes haben am Nachmittag Fahrzeuge des Internationalen Roten Kreuzes die zweitgrößte tschetschenische Stadt erreicht. Unruhen. Bei drei Überfällen in der südafrikanischen Provinz KwaZulu-Natal sind seit gestern mehr als 30 Menschen getötet worden. Nach Polizeiangaben handelt es sich dabei um politisch motivierte Taten. Wetter. Nachts niederschlagsfrei, minus 5 bis minus 10 Grad. Morgen nach örtlichem Nebel, meist aufgeheitert, nur noch vereinzelt Schneeschauer. Höchstwerte minus 6 bis minus 2 Grad. Verkehr. A11. Von Dreieck Schwaneberg bis Anschlussstelle Pfingstberg. Ausfall der Notrufsäulen in beiden Fahrtrichtungen. Das war ein Fritz-Info mit Moshe Rari. Vielen Dank. Bitteschön. Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Zwei Gesichter des Menschen, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ein Theaterstück mit viel Musik nach dem Roman von Robert Louis Stevenson. Inszeniert von Michael Simon mit Herbert Fritsch als Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Am 26. und 29. Dezember sowie am 2., 3. und 7. Januar in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin. Präsentiert von Fritz. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. I'm klasse Song, den Song, wo ich auch irgendwie pausenlos gerne mitgröle. Jetzt ist mir aufgefallen, habe ich kurz überlegt, ob ich wirklich Teil einer Jugendbewegung sein will. Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Ich weiß auch nicht, man, zweiter Weihnachtsfeiertag ist nicht gerade ein Tag zum Arbeiten. Man ist vollgefressen, hat den Räuchermännlein-Geruch immer noch in der Nase. Und ich muss jetzt hier im Studio stehen, im Blaumann, Zollstock in der Hand mit meinen Gummistiefeln und arbeiten. Das ist nicht schön. Und ihr sitzt wahrscheinlich zu Hause, Pflicht dem Adventkränze und beobachtet den brennenden Baum. Kinder, was beneide ich euch. Wir machen jetzt hier aber auf jeden Fall Sendung. Keine Frage. Ihr könnt hier anrufen. Potsdam 0331 74 81 110. Der halbautomatische Anrufbeantworter ist nicht da. Er hat auch die MOD, was immer das heißt. Ich weiß, was das heißt. Ich sag jetzt aber nicht. Mit auf der all die schicken Jingle drauf sind. Ich kann immer nur den hier spielen. Aber da ist ja die Telefonnummer leider nicht drauf. Die muss ich jetzt sagen. 74 81 110 in Potsdam. Wir telefonieren ein bisschen rum. So, Feiertage, darüber haben wir ja in der letzten Woche geredet. Da ging es natürlich um die Umwertung, Umwälzung, Umgestaltung, Umlöten von Feiertagen. Das soll heute nicht mehr passieren. Ich muss natürlich auch mal was zur Rehabilitation der vorhandenen Feiertage sagen, dass Feiertage da sind und dass Feiertage sich möglicherweise über 2000 Jahre hinweg allen Widrigkeiten der Geschichte zum Trotz durchgesetzt haben und immer noch gefeiert werden, spricht natürlich auch für die Feiertage. Also man sollte schon versuchen, ihrem Sinn nachzuschauen. Spüren. Und wenn schon Zeit für Besinnlichkeit ist, dann die auch nutzen. Es ist natürlich Jahresende, Zeit der Rückblicke. Das finde ich auch ja nicht schlecht, wobei ich ungern jetzt so einen Rückblick machen würde, wie mein teuerstes Fahrrad, mein weitester Urlaub, mein tierischstes Besäufnis, mein dickstes Buch, meine blödeste Platte, sondern, weil das sind immer alle so Gegenstände, man könnte natürlich auch mal Erlebnisse draußen machen, mein tollstes Fahrraderlebnis, Urlaubserlebnis, Besäufniserlebnis, Bucherlebnis, Plattenerlebnis, alles egal. Ich habe mir überlegt, wenn so ein Jahr was bringt, dann ist es natürlich einerseits, dass man jetzt endlich eine Geschirrspüler hat, andererseits aber vielleicht auch, dass man möglicherweise, das ist selten und ist ganz schwer rauszukriegen. Ich habe lange überlegt in Vorbereitung dieses Themas und ich werde es euch nicht verraten, aber ich werde euch fragen, was habt ihr denn in diesem Jahr so gelernt? Ja, man möchte ja nicht der Alte bleiben, sondern sieht schon zu, dass man noch ein paar Sachen auf die Reihe kriegt und nicht nur praktisch auf die Reihe kriegt, sondern endlich auch mal was kapiert. Und da ist ein Jahr ja ein ziemlicher Zeitraum. Ich würde jetzt all die, die noch zur Schule gehen und anfangen, mir ihre Geografiekenntnisse hier in der Sendung auszubreiten, die würde ich an dieser Stelle öffentlich ohrfeigen wollen. Darum geht's nicht, sondern es geht um Herzensbildung. Habt ihr was gelernt? Wenn ja, was? Und was habt ihr gelernt, was man vielleicht auch weiter sagen könnte, wobei selber lernen und so gesagt bekommen sind auch zwei verschiedene Geschichten. Ist das Thema bei euch angekommen? Was habt ihr gelernt im letzten Jahr? Habt ihr noch ein bisschen Überlegungszeit mit Fanny van Dan, wie ich heute überhaupt in der Musik? Ich bin echt, wie ein Friseur zur Arbeit gekommen. 3-4 Platten unterm Arm. Es handelt sich im Grunde um 3 Bands oder Leute oder weiß ich was. Fanny van Dan, Tokotronic, die werden wir immer abwechselnd hören. Und natürlich Stereo Total. Hier aber erstmal Fanny van Dan mit dem großartigen Satz und Song Freundinnen müsste man sein. Dann könnte man sich nämlich immer über alles unterhalten. Fanny van Dan. Freundinnen müsste man sein. Dann könnte man über alles reden, über jeden geheimen Traum. Freundinnen müsste man sein, dann könnte man über alles lachen, viele Sachen zusammentun. Man könnte sich neue Schuhe kaufen und auf Partys gehen. Man könnte durch die City laufen und auf gute Musik stehen. Und man könnte die Nacht durchtanzen, ohne auszuruhen. Man wäre unbeschwert und den ganzen Tag gegen Einsamkeit immun. Freundinnen müsste man sein. Dann könnte man über alles reden, über jeden geheimen Traum. Freundinnen müsste man sein, dann könnte man über alles lachen, viele Sachen zusammentun. Man könnte stundenlang versuchen, ein Rätsel zu lösen. Man könnte billig Flüge buchen und in der Sonne dösen. Und man könnte richtig traurig sein, aber ohne Depressionen. Und man könnte einer Meinung sein, ganz ohne Diskussionen. Freundinnen müsste man sein, dann könnte man über alles reden, über jeden geheimen Traum. Freundinnen müsste man sein, dann könnte man über alles lachen, viele Sachen zusammentun. Und nichts könnte uns trennen, gar nichts auf der Welt, bis uns eines Tages derselbe Mann gefällt. Freundinnen müsste man sein, dann könnte man über alles reden, über jeden geheimen Traum. Fanny van Dunn von seiner wunderbaren Club-Songs-CD. Ich weiß ja nicht, ob es das als Platte gibt. Tag, wer bist denn du da? Hallo? Ah, hallo. Oh. Das ist ja lustig. Na, das ist aber lieb von mir, ne? Siehst du, ich habe gerade so geträumt und dir zugehört und auf einmal habe ich dich hier auf dem Apparat gehört. Das war ich eben ja nicht. Das war ja Fanny van Dunn. Ja. Ich werd so gerne. Aha, doch, der ist nett. Der ist nett, oder? Ja, der hat eine nette Stimme. Ach, Kinder, schenkt mir eine Gitarre, bringt mir Gitarre spielen bei, bringt mir bei zu singen, dann mache ich sowas auch. Das ist ja lustig. Wer bist denn du? Gute. Hallo. Ich bin Anja. Tag, Anja. Also eigentlich hat es erstmal nur einen Grund. Was? Weswegen ich anrufe, weil ach, ich wissen wollte. Wenn du so herzig lachst, Anja, dann kannst du auch völlig grundlos anrufen. Ja. Ja, echt? Das ist ja sonst nicht so dein Ding, ne? Doch, lachen, klar, so bezaubern mit Frauen lachen. Ja, aber ich meine so grundlos anrufen. Nee, grundlos anrufen nicht, aber die meisten, die grundlos anrufen, die sind ja nicht mal in der Lage, wunderbare klingende Frauenlachen hervorzubringen. Ja, stimmt, okay. Ich wollte nicht... Anja, jetzt werd nicht so ernst. Nee, ich bin überhaupt gar nicht ernst. Na klar, ich merke das doch an deiner Stimme. Ja, jetzt so gefällt's mir. Ja, lustig. Ach, ist das rührend. Da wird mir ganz warm ums Herz und ich unterbreche dich laufend, du merkst das. Du weißt, ja? Aber soll ich dir mal erklären, warum ich dich unterbreche? Ja. Nur um das ein bisschen rauszuzögern, dass wir einfach noch ein paar Minütchen länger miteinander reden können. Aha. Echt? Ja, ich gehe jetzt gleich tanzen. Ach, siehst du, ich hab's doch geahnt. Du stehst wahrscheinlich schon in der Tür. Und nee, an dir, nee, an dir zieht so ein Kerl rum und sagt, Mensch, jetzt komm aber, lass es sein, leg den Hörer hin. Nee, wir sind ja gerade erst ans Telefon gekommen. Wer denn? Nee, du und ich. Ach so, ja stimmt. Du würdest dich da von einem Kerl jetzt nicht wegziehen lassen? Nö, jetzt erstmal nicht. Ach, Anja, das ist aber schön. Ich habe ja auch ein Anliegen. Ist, naja, das können wir gleich mal. Ist da ein Kerl da, der rumzieht? Ja. Echt? Ja. Also ich meine, der zieht sich an mir. Was macht denn der jetzt? Der putzt sich gerade die Zähne. Zum Tanzen gehen? Natürlich. Will der heute jemand anders kennenlernen? Nee, ich glaube nicht. Macht er immer, wenn ihr tanzt, putzt er sich immer die Zähne? Naja, das macht man ja so, war, wenn man. Echt? So. Na, da rät ja dein Zahnarzt sicher, tanzen, tanzen, tanzen, tanzen. Ja, der freut sich. Ja? Mhm. Mein junger Mann, sie haben ja da wieder Flecken im Mund, sie waren wohl wieder nicht tanzen im letzten Frühjahr. Das ist ja lustig. So, Anja, du hast ein Anliegen? Ja, und zwar wollte ich nämlich mal wissen, ich habe nämlich letzte Woche auf deinen Anrufbeantworter gesprochen. Ist, also, was ihr meint, und wir haben das heute ja nicht gehört, ja. Genau. Und letzte Woche, ich wusste nämlich gar nicht, dass du jetzt 3 Stunden auf Sendung bist und dachte ja, dass du den Ende der Sendung so abspielst. Ach so, nee, Anja, der läuft jetzt immer am Anfang der nächsten Sendung eigentlich. Ja, aber heute nicht. Und ich bin schon seit 3 Jahren 3 Stunden auf Sendung. Ach so. Naja, ich habe früher nie Radio Fritz gehört. Ja. Ja. Ja, ist ja okay. Nee, und was wolltest du jetzt wissen oder was war dein Anliegen? Genau, wann du dann das nämlich spielst. Dann nächste Woche am Anfang. Ach so. so, also schaltest du ihn heute gar nicht ein, weil sonst wäre es ja wahrscheinlich zu viel. Ich schalte, einschalten ist ein bisschen untertrieben. Ist ja jedenfalls zur Hälfte doch ein Mensch. Darum heißt er auch halbautomatischer Anrufbeantworter. Ja, aber als ich da angerufen habe, da war es, glaube ich, nur noch so eine technische Ansage. Also. Echt? Nee, der tut, also wenn, dann tut der so. Was? Der ist schon manchmal, also wenn wir Glück haben, ist er irgendwie bei Bewusstsein und kann noch reagieren und unterscheidet sich schon doch von einem vollautomatischen Anrufbeantworter, wobei jetzt ist zweiter Weihnachtsfeiertag, da sitzt er wahrscheinlich in einem Telekom-Laden und feiert mit vielen schnurlosen Telefonen den zweiten Weihnachtsfeiertag. Ach, dann werden wir ihm mal herzlich Glückwünschen dazu. Herzlich grüßen, ja, da freut er sich bestimmt. Mhm. Ja, so, also diese Woche spielst du nicht. Nee, das war jetzt dein Anliegen? Ja, das war erstmal so mein Hauptanliegen und dann habe ich natürlich deine Frage sehr gut verstanden. Die hast du verstanden und gibt es denn was, was du im letzten Jahr gelernt hast? Bestimmt. Ja, bestimmt. Davon gehe ich auch aus. Das ist bloß ganz, ganz schwer rauszukriegen, ne? Gerade bei einem selber fällt einem das so schwer. Nee, finde ich nicht. Nee? Also, wenn man kritisch genug mit sich umgeht und sehr wachsam ist. Also ich sagte ja, entweder bin ich nicht kritisch genug oder ich habe nicht gelernt. Echt? Nee, das glaube ich. Nee, das stimmt doch nicht. Aber mir macht das schon immer Mühe. Also manchmal stelle ich schon fest, ich stelle ja immer tolle, tolle Fragen in der Sendung und wüsste oft selber keine Antwort darauf. Aha. Aber andererseits bin ich ja auch kein Lehrer. Was denn so zum Beispiel? Na, zum Beispiel die Frage, was ich in diesem Jahr gelernt habe. Da habe ich doch schon ein Weilchen überlegen müssen, um mit dann auch einen ordentlichen Satz draus zu machen. Ja, naja, wenn es nicht so einfache Sachen sind. Wenn du Autofahren gelernt hast, ist okay. Oder wenn du Schwimmen gelernt hast. Oder sagen wir mal... Die Tanzschritte, nach denen man sich zu, sagen wir mal jetzt, um ein bisschen den Bogen zum Soundgarden zu schlagen, zu Vanessa Daou oder zu Ruby oder zu Tricky bewegt, sowas ist ja relativ leicht zu lernen und leicht zu erzählen. Mhm. Aber hast du denn was gelernt, was deine Herzensbildung betrifft? Auf jeden Fall. Ja, dass du jetzt sagen könntest, herzensbildungsmäßig hast du quasi Abitur? Naja, ja. Ja? Oder sei ganz ehrlich, oder sind wir noch in der Hauptschule? Ich bin da mal ganz ehrlich und würde sagen, jetzt bin ich gerade in meinem Studium. Du bist schon im Studium, weil deine Herzensbildung betrifft? Ja. Ja? Und du studierst wahrscheinlich da am Zähneputzen in Rumzieher? Ja? Das ist ein geeignetes Studienobjekt? Ja, also die hat man ja überall. Ja? Also die brauche ich ja nicht nur in einem Menschen haben. So. Ja, naja, wobei das schon... Die kann ich jetzt auch dabei haben, wenn ich jetzt mit dir telefoniere. Dass du da mal richtig was lernst? Ja, klar. Sag, was denn? Naja, überhaupt. Überhaupt lerne ich auch mal jede Menge. Dass wir kommunizieren. Ist ja schon, was einen dann auch berührt. Jetzt hängt man nicht zu tief. Was lernen? Meint schon richtig was lernen. Meint schon richtig eine Sache, die man vorher noch nicht gewusst hat. Wodurch sich dieses Jahr deutlich von den anderen Jahren unterscheidet. Ja, wahrscheinlich, dass man dann auch gesund ist. Wenn man... Das hast du gelernt? Das habe ich gelernt. Ja, und die Kranken haben alle nicht aufgepasst, oder? Nee, ich war ja selber sehr krank in diesem Jahr und habe dann hinterher festgestellt, dass es wirklich an meinem Herz lag. Also so, dass ich einfach herzkrank, Kummer und was weiß ich was alles hatte. Was war denn das für Kummer? Ach, ich denke, das hat sich so im Laufe des Lebens einfach so zusammengetragen, wo man dann auch ganz geschickt als Mensch das dann so verdrängt. Ach, hast du ein Kummersteinchen aufs andere Kummersteinchen geriet und dann war auf einmal eine Kummermauer und dann hat das Herz nicht mehr mitgespielt? Das war ein ganz schön dicker Brocken dann irgendwann, ja. Und da musste ich dann erstmal hart dran arbeiten, dass der weg ist. Wie alt bist du denn, Anja? 26. Ach, da kann sich ja doch schon eine Menge Kummer ansammeln, ne? Aber jetzt nicht mehr. Weißt du denn, was das letzte Kummersteinchen war? Was war denn mein letztes? Das dein Herz zum Brechen gebracht hat? Ja. Und was war das? Ich denke, dass ich so von einem Mann so betrogen und belogen wurde. Oh, oh. Ja. Oder auch einfach so nicht menschenwürdig behandelt wurde, ja? Also ich dachte jetzt mal so von Mensch zu Mensch, weil ich mir unter Menschenumgang vorstelle. Ja. Ich muss jetzt nochmal fragen, also aber nicht das zähneputzende Subjekt. Nee. Gut. Ach, und der hat jetzt vielleicht seine dazu beigetragen, deine Kummermauer abzubauen? Nee, ich bin dann in so eine Behandlung, also ich bin so ein bisschen spirituell, ja. Ein bisschen sehr spirituell und interessiere mich so für Philosophien und Weisheiten und bin nach dem Bandscheibenvorfall in eine Kraniosakralbehandlung gegangen. Ah, und wie sieht eine Sakralbehandlung aus? Da wird mit der Energie eines anderen Menschen meine Energie zum Schießen gebracht. Sag mal, aber der andere weiß Bescheid, oder wird da einfach gewissermaßen Strom abgezapft? Nee, der andere weiß Bescheid. Das ist ja so ein richtiger Beruf, der leider noch nicht so anerkannt ist. Ah ja. Und ja, das war sonst mir sehr zum Nutzen. Und sag mal, so Energieströme, das dann nur im Sakralsanatorium oder merkst du das auch so im Alltag, wenn du mit Leuten redest oder mit Leuten zusammen bist? Ja, das hat Nachwirkungen, auf jeden Fall. Also so, ich spüre das schon die ganze Zeit und merke dann auch so, wenn mal was verstopft ist oder wenn es mir nicht gut geht, ne, check ich sofort ab, wieso werde ich jetzt unsicher oder so und gucke gleich in mich rein, was ist passiert und dann ist es weg. Und jetzt ist die Batterie aber im Moment völlig aufgeladen. Ja. Ich zapf an der Liebesquelle an. Ja, da strahlt hinten die Lichtmaschine. Ja, genau. Und weißt du, ich verfolge ja deine Sendung ab und zu. Ja, ich fühle mich manchmal ein bisschen verfolgt. Das glaube ich dir, wirklich. Nee, war jetzt bloß ein blödes Wortspiel. Johnny hat schon recht, die Witze werden immer flacher, ausgebufft und abgenascht, ja? Jedenfalls finde ich ja, dass du also sehr schöne Wortspiele machst und finde es dann immer schade, wenn einer das nicht so schnallt. Letzte Woche waren da so ein paar Sachen dabei. Also auch gerade, wenn du so deine Themen wiederholst und dann irgendwelche Menschen anrufen, die völlig geil drauf sind, einfach nur mit dir kurz zu sprechen und irgendwie nicht auf das Thema eingehen können. Ja. Das finde ich immer so für dich dann schade. Das finde ich, einerseits für mich schade. Ich meine, ich werde ja dafür bezahlt. Ich finde es nur für viele Hörer schade. Ja, oder für viele Hörer finde ich auch, weil die das nicht schneiden, weil es so logisch ist. Ja, weil man muss schon mal überlegen, wenn man anruft und dann auf immer im Radio zu hören ist, dann hat man, glaube ich, auch eine Verantwortung für die Leute, die vorm Radio sitzen. Als Moderator und so hat man das sowieso. Aber ich denke, als Anrufer sollte man da auch versuchen, einen gewissen Anstand zu entwickeln und zu sagen, muss das, was ich jetzt sage, also nicht muss, aber ob das vielleicht wenigstens auf Wohlgefallen und Interesse bei vielleicht 500 Leuten trifft. Wenn man das sagen kann, dann kann man, glaube ich, anrufen. Aber bloß, um sich selber nachher auf Kassette aufzunehmen und selber zu hören, das ist ein bisschen dürftig und arm. Das mache ich jetzt aber auch. Ja, das finde ich ja auch okay, auf Kassette aufnehmen. Ich mache das ja auch manchmal. Ich find ja auch toll, wenn ich im Radio bin. Ja, ich wollte ja auch den Anrufbeantworter da hören. Ja. Und vor allem, weißt du, letzte Woche rief ich dann auch auf dem Anrufbeantworter an. Oder auf dem Halbautomatisch. Ja. Weil da hat nämlich einer nicht aufgelegt, als du nicht mehr reagiert hast. Ach. Erinnerst du dich an den? Nee, weiß ich nicht mehr genau. Der meinte immer Kuttner und dann bist du ganz ruhig geblieben und der mal Hallo und... Ja. Weißt du? Ja. Und das waren die so, also das wäre mir viel zu blöd, also irgendwie muss man ja dann eine Psychose haben. Nö, das stimmt nicht. Ich meine, das war ja von mir auch gemein, wenn ich dann einfach ja nichts sage. Ist ja eigentlich ein bisschen fies. Ja, aber warum? Also mir wäre das dann viel zu blöd, am Telefon zu bleiben. Also, ja, oder man macht was draus. Ja, genau, oder ja. Man macht was draus. Man kann ja sagen, er hatte nicht so einen großen Wortschatz. Hat er vielleicht, was weiß ich, fünf Wörter gebraucht? Ach naja, nee, da habe ich keine Probleme damit, dass er nicht aufgelegt hat. Das finde ich schon okay. Also wenn ich fies bin, dann hat er ja auch das Recht, penetrant zu sein oder irgendwas. Okay. Gut, Anja, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Ja. Wohin geht ihr denn jetzt tanzen? Zum Ballroom. Wohin? Zum Ballroom. Ach, wo ist denn das? In Potsdam. Ach, prima. Ja. Ja, und da ist heute schön Party? Da machen wir eine Party jetzt. Ah, ist das gemein. Das ist ja natürlich Konkurrenz. Kinder, geht da nicht hin. Bleibt schön vor den Radiogeräten sitzen, sonst bin ich ganz traurig. Naja, ihr habt ja einen Walkman bei und, denke ich, und tanzt zu meinen wohlgestalteten Sätzen da. Genau, genau, das könnte man ja mal. Siehst du, das ist doch mal eine Idee für deine Fernsehsendung. Warte, dass ich mir einen Walkman aufsetze und Radio höre. Nee, das wäre ein bisschen blöd. Nee, dass du deinen Worten tanzt. Oder, ich zu meinen Worten? Nee. Ich überlege schon sehr genau, ob ich tanze, wie ich tanze und ob ich es öffentlich machen sollte. Ja, ich meinte gerade, weil du so von deinen Worten sprachst. Ja. Oder du kannst ja auch irgendjemand da hinstellen, der versucht nach deinen Worten und sich da zum Affen macht. Und ich sage ganz komplizierte Worte und der verhakelt sich mit dem Beben. Wieso? Das amüsiert doch die Gesellschaft. Ja. Okay, Anja. Ja. Tschüss, viel Spaß noch und grüß die Lichtmaschine, ja? Tschüss. Hi, wer bist denn du da? Ah, hallo, mein Klingeln ist erhört worden. Dein Klingeln ist erhört worden? Wunderbar. Wer bist denn du? Rainer. Tag Rainer. Mensch, ja, du saßt da oben mit so einer Betonung. Rainer. Ja. Ja, ja. Ja, ich wollte eigentlich was fragen. Eigentlich habe ich ja was gefragt, oder? Ja, dazu können wir auch noch später kommen. Die Sendung läuft hier wieder völlig aus dem Ruder. Ja, so kann das passieren. Hm, merke ich schon. Na, frag mal. Naja, wollte ich eigentlich schon Johnny fragen, aber irgendwie ist meinen Leuten da schon nicht erhört worden. Weil als alter Vinyl-Fetischist wollte ich eigentlich ganz gerne wissen, ob die Stereo Total auch noch im schwarzen Großformat... Die gibt's auch in Vinyl und ich muss sagen, ist einer der klassischen Fälle, wo die Platte einfach 10-mal besser aussieht als die CD. Na, die CD ist hier irgendwie ganz unglücklich viel zu hell geraten und die Platte hat so ein schönes, dunkles Blau und zwei Gesichter sind in dunklem, tiefen Blutrot. Sieht einfach wunderbar aus. Ich habe mir die CD gekauft, weil ich irgendwie ein faules Schwein bin. Ich habe mich da noch ein bisschen geärgert. Naja, dann werde ich mir mal die Platte holen. Dann hol dir mal die Platte. Nur die Frage, ist wo? Sehr empfehlenswert. Weiß ich nicht, in einem guten, kleinen, wohlsortierten Plattenladen, wo ein Auskenner hinterm Tresen steht. Also man darf da nicht an diese Grabbeltischläden gehen. Nee, da gehe ich ja sowieso nicht unbedingt hin. Ja, ansonsten hat Johnny ja, glaube ich, seine Lieblingsplattenläden genannt. Ja, ja. Ich habe sie im Prenzlauer Berg in der Rüggestraße im Freakout gekauft. Aha. Stereo Total. Sehr gut. So, Rainer, was hast du denn in diesem Jahr gelernt? Oh. Ist schwierig, wa? Wenn man auf einmal da sitzt, überlegen muss, jetzt ist ein Jahr rum und hat man denn da eigentlich wirklich was gelernt? Ich meine, man kann ja auch so seinen Stiebel einfach weitermachen und macht's und macht's eh ein Jahr wie das andere, oder? Ja, im Prinzip eigentlich so mehr oder weniger habe ich gelernt, so was es bedeutet, Geduld zu haben. Wie alt bist du jetzt? 26. Das war eine Sache, die du vorher noch nicht beherrscht hast, Geduld haben. Ja, manchmal da rastet man dann doch schon eher schneller aus und so, wenn irgendwas nicht läuft oder so. Mhm. Und so ist es mir mal bei meinem Motorrad passiert, wo dann eine kleine Panne war, so ein kleiner elektrischer Schock oder so, wo dann die ganze Elektrik im Eimer war. Da bin ich dann doch schon ganz schön schnell ausgerastet und so. Und da hast du jetzt an deinem defekten Motorrad gelernt, Geduld zu haben? Ja, zum Beispiel, ne? Dass der Fehler halt durch langeres Suchen, Kleiner auch sein mag, wo es dann letzten Endes nur an so einer kleinen Steckverbindung gelegen hat. Ja. Wo man das dann recht nach längerem Suchen eben doch gefunden hat. Und dann muss man eben Geduld üben. Ja, nun ist ja ein Motorrad nicht unbedingt eine Sache, zu dem, sagen wir mal, die Zwischenmenschlichkeit eine besondere Intensität erreichen könnte. Hast du denn auch, sagen wir, Geduldsprobleme im Umgang mit Menschen gehabt? Oder hast du die überhaupt? Nee, wenn, dann macht mich mein Motorrad Fuchs teufelswild, ja? Nee. Die Alte hält ja die Klappe. Nee, nicht unbedingt nur Motorräder, aber das ist dann schon noch etwas schwieriger zu beantworten. Naja, das kriegen wir im nächsten Jahr. Oder? Naja, vielleicht ja. Ja? Dann üb mal schön am Motorrad. Ja? Mal gucken, ja. Vielleicht kommt es dann auch den dich umgebenden Menschen irgendwann mal zugute. Gut. Okay. Ist ja, wenn die Freundin einen Stromschock hat oder hat einen kurzen... Zum Beispiel. Ne? Ja? Okay. Okay. Tschüss. Ciao. Tag, wer bist du? Hallo? Hi. Hier ist Paddy. Wer ist da? Paddy. Terry? Paddy. Paddy. Ja, und ich bin dieses Jahr aus Irland ausgewandert. Ja? Du bist aus Irland ausgewandert? Ja, es ist sehr schwer für mich, Deutsch zu sprechen. Ah ja, wir machen es langsam, ist nicht meine Stärke, langsam reden, aber ich werde versuchen, langsam und deutlich zu reden, ist auch nicht gerade meine sehr Stärke. Schön. Ja. Ich bin auf irischer Hühnerfarm aufgewachsen. Ja. Mein Onkel hat gehört und also auf der irischen Hühnerfarm, da waren nur Schweine. Ja. Weil von der Steuer her, Hühner sind billiger als Schwein. Ja. Und so, er hat gesagt, das Hühnerfarm und er verkauft Schwein. Ja. Und so kam also die Polizei. Ja. Und sie hat gemerkt, dass Hühner nicht da auf der Farm. Hey, ihr habt aber clevere Polizisten in Irland. Ja, die Farmer Police. Ach, die Bauernpolizei gewissermaßen, ja? Und so, da war only Schwein. Ja. Und so hat er die Farm zugemacht. Au, das ist ja bitter. Ja, geschlossen. Ja. Und ich bin ausgewandert, weil ich habe da gearbeitet bei meinem Onkel. Ja. Und ich bin ausgewandert nach Berlin. Ja. Und ja, es ist sehr schwer für mich. Die Leute, die sind viel anders. Also in Irland sind die mehr wie Hühner, könnte man sagen. Und hier sind es mehr Schweine. Ja, richtig. Und so, das... Nur hast du doch aber Erfahrungen mit Schweinen. Ja, viel Erfahrung. So, ich war eigentlich froh, jetzt hierher zu kommen. Ja. Und keine Schweine mehr. Ach so, und dann sind doch lauter Schweine. Ja, alles Schweine. Ja, da müsste mal die irische Bauernpolizei herkommen und ein bisschen aufräumen. Ja, mein Freund war bei der irischen Bauernpolizei. Und ja, er hat versucht zu verhindern. Ja. Aber es war sehr schwer. Warte mal, ich gebe dir kurz meinen Freund, ja? Ja. Hallo? Ja. Ja, also der eine wohnt jetzt hier bei mir. Ja. Und das ist eigentlich sehr witzig mit dem zusammen. Nur der flucht immer und meint immer irgendwie, die Deutschen wären Schweine. Also ist ein bisschen hart für mich selbst, weil ich komme ja aus Berlin, ne? Ja. Und ach, und da beschimpft er dich auch gleich am frühen Morgen als, na du deutsches Schwein, du gastfreundliches deutsches Schwein? Er nennt mich Huhn, weil er mag mich eigentlich. Ach so, du fällst unter die Kategorie Hühner bei ihm. Ja, warte mal, er will dir kurz was sagen. Ja? Mensch, ich fände dich auch sehr hühnisch. Das ist sehr schön. Hallo? Ja, ja. Er meinte, du wärst ein Huhn. Ja, habe ich mit dir gekriegt. Lob. Ich nehme es als Kompliment. Ja, als sehr hohes irisches Lob angeblich, ich weiß es nicht. Also. Ja, sag mal, wie habt ihr denn Weihnachten gefeiert? Ich habe mich vorhin gerade mit jemandem unterhalten, der auch einen irischen Freund hat. Oder er gesagt hat, dass da am 24. ja nicht so sehr fein wird, sondern am 25. Ja, ja. Und dass man in Irland ja immer viel trinkt, aber am 25. wird richtig ein Fass aufgemacht. Also wir haben eigentlich zweimal Weihnachten gefeiert. Ja. Also wir haben am 24. gefeiert. Ja. Und da sind deutsche Schweineweihnachten. Ja, sozusagen. Und am 25. dann irische Hühnerweihnachten. Nicht schlecht eigentlich. Wie also bitte? War mal was anderes für ihn, weil er konnte dadurch zweimal trinken sozusagen. Ja. Wir haben am 24. halbirisches gefeiert. Das war einfach... Nur am 24. das Deutsche, aber halt mit dem irischen Trinken. Ja. Und und zum Schluss schöne Prügelei mit dem Weihnachtsmann. Und am 25. ist dann durch die Kneipen ziehen angesagt, ne? Ne, am 25. haben wir halt dann nochmal irische also, Weihnachten gefeiert. Mit aber viel Betrinken und ohne Weihnachtsmann verhauen. Und der zweite Feiertag heute? Ja, den haben wir eigentlich auch mit Trinken. Also du kannst froh sein, dass du uns jetzt noch normal am Mikrofon hast. Ah ja. Weil bei den Irren fängt es eigentlich um 10, würde ich sagen, an. Ja. Aber wir haben die ganzen Flaschen nicht aufgekriegt, deswegen haben wir... Ach, ihr habt die Flaschen nicht aufgekriegt? Wir haben keinen Flaschenöffner, deswegen haben wir das irgendwie mit so... Ei. Und jetzt sitzt der Ire schon... Er ist gerade dabei, die Flaschen zu öffnen, er versucht es gerade. Und schon eine Stunde lang dran, ne? Ja, eigentlich schon. Man, was sind denn das für Flaschen? Das sind diese irischen Guinness-Flaschen. Also das irische Guinness ist ja anders. Ja. Weil da ist halt dieses Zeug, diese Kohlensäure, die ist ja verboten hier in Deutschland. Also das macht das Guinness richtig schäumig und das ist halt verboten. Und das ist da drin. Und die sind auch ganz anders verschlossen mit so einem normalen, mit so einem Metall. Also wie eine normale Bierflasche, aber das ist aus so einem ganz harten Metall, das kriegt man nicht aus. Und noch irgendwie festgeklebt oder so. Oh Gott, welch trister zweiter Weihnachtsfeiertag. Warte mal, er muss dir unbedingt was erzählen, ja? Ja. Einmal haben wir, die deutsche Bierflasche ist sehr gut, finde ich, weil es aus weichem Metall. Weil man sie gut aufkriegt. Ja, kann man schneller trinken als bei der Ire. Ja, sehr entgegenkommt. Warte, der Ire muss immer eine halbe Stunde Pause einlegen, ehe er den mit dem Sechskant die Flasche eröffnet hat. What? Oh, da war ich ein bisschen schnell. Die irischen Bierflaschen sind sehr, sehr schwer aufzubekommen, ja? Man hat eine spezielle Flascheöffner. Ach, und den hast du vergessen in Irland? Ich habe nicht gefunden. What? Ja. Der hat den nicht gefunden, weißt du? Der hat den eigentlich mitgebracht oder so. Eieiei, und was macht der jetzt? Nochmal zur Tankstelle einen Werkzeugkasten holen? Zur Tankstelle? Ja, oder ans Auto gehen. Er versucht es mit den Zehen. Also hör auf. Sieht furchtbar aus, aber die Irren haben ja eigentlich ein sehr kräftiges Gebiss. Aber trotzdem, die haben noch kräftigere Flaschenverschlüsse nach meinen Kenntnissen. Ja, die jetzt 2-3 Minuten alt sind. Au. Da hat er sich gerade verletzt. Oh, wei. Blutet er jetzt aus dem Mund? Nee, aber der hat sich da verhakt. Ach so, schade. Ansonsten wäre er interessant. Er wäre der erste Anrufer, der öffentlich aus dem Mund blutet. Ja, doch. Ein bisschen Zahnfleischbluten hat er. Ja? Ich gebe dir eine Ohio. Ein bisschen Mundbluten. So, jetzt. Ich habe gerade Blut an dem Mund. Ja, Kuttner proudly presents einen am Mund blutenden Anrufer. Yeah. Irischer Abstammung. Nee. Nicht? Was heißt nee? Ich war ja nur eine Person. Ich habe nur geschauspielt. Echt? Ja. Ich habe so getan, als ob, und es war gut, was? Kinder, jetzt bin ich aber fertig. Ja. Ja. Ich bin ein echt Bertie Buschmann. Schön, Bertie Buschmann. Aber da hast du jetzt, gemacht, na, da hast du aber super Vorführung hingelegt. Ja, ich bin ja auch in echt irisch, deswegen ging ja, das eigentlich gut. Ja. Also dein irischer Freund kam sehr überzeugend. Ja, das war ich ja selbst. Ja, nee, trotzdem. Ach, du bist halb irisch? Ja, ich bin halb irisch. Wie ist man halb irisch? Wie? Da hat man einen Vater oder eine Mutter, die irisch ist. Ein Mütchen. Nen was? Ein Mütchen. Ein Mütchen? Ja. Was ist denn ein Mütchen? Eine Mutter. Und bist du in Deutschland aufgewachsen oder in Irland? Beides. Was heißt denn beides? Ja, halb da, halb da. Warten immer halbtags? Vormittag in Irland, nachmittags in Deutschland oder nee? Nö, also ein paar Monate hier, ein paar Monate da. Aber ich bin eigentlich in Berlin geboren. Aber immer so hin und her? Aber es ist gut, deine Sendung, muss ich sagen. Nee, in Irland ist immer nur Techno-Sendung, gibt's da. Aber gefällt mir auch nicht schlecht, ist es ja. Ja. Aber von der Musik her finde ich deine am besten noch so mit Jimi Hendrix und so. Prima, ach na, da freue ich mich aber ja sehr. Ich bin zwei Komplimente. Deine ganzen Kollegen, die mögen mich nicht, Bertie Buschmann, musst du mal fragen. Ich habe früher oft angerufen und die haben mich immer sofort rausgeschmissen, obwohl ich eigentlich sehr sympathisch finde. Also ich finde mich sehr nett. Ja, ich finde dich auch sehr nett und ich verstehe das, wenn du dich sehr nett findest. Ja, ja, weil ich bin eigentlich immer zu zweit, weißt du? Mhm. Ich kann mich dann mal, ich unterhalte mich manchmal auch mit mir selbst. Also ach, richtig, auch wenn ja Kinder zuhört? Ja, dann tue ich, der eine ist der Ire. Ja. Und wie heißt denn der Ire? Patty, habe ich ja gesagt. Ah ja, richtig. Und wie heißt Bertie? Ach, der heißt Bertie, ist klar. Bertie Buschmann. Ja, Bertie und Patty. Ja, Bertie und Patty. Und dann sage ich immer, hallo, Bertie. Und sage ich, hallo, Patty. Und so, und dann unterhalten wir uns richtig. Ach, und worüber? Na, über alles, wie philosophieren, über... So richtig auch über Probleme? Ja, weil neulich war meine Dampfmaschine kaputt. Ja. Dann haben wir uns, aber auch natürlich über richtige Probleme, ist ja nicht ein richtiges Problem. Wenn worüber habt ihr euch letztens unterhalten? Da war meine Eisenbahn kaputt. Mensch, na, ihr könnt euch doch nicht über kaputtes Spielzeug unterhalten. Oder in welchem Alter seid ihr denn? Paddy ist 21. Ja. Und ich bin 17. Naja, gut. Als 17-Jähriger ist man ja noch nicht so weit, ist schon klar. Als 17-Jähriger ist noch nicht so weit. Nee. Und erzählt dir Paddy auch so, wie das so ist mit Mädchen und so? Ja. Ja? Und da hast du schon eine Menge gelernt? Da haben wir viel gelernt. Ach, lernt ihr da mal gleichzeitig oder ist einer klüger? Eigentlich ist Paddy klüger. Ja, den Eindruck habe ich auch. Aber ich kann dir ja nochmal Paddy geben. Ja, Paddy. Hallo. Ja, hey, ich bin Paddy. Eigentlich der Klügere von den beiden. Ja. Oh, ich bin ja schon 21 Jahre alt. Ja. Mein Freund ist Bertie Buschmann. Ja. Only 17. Ja. Paddy, geht dir Bertie nicht auch manchmal ein bisschen auf den Keks? Manchmal, aber wie, nicht immer. Wie vielen Fritz-Moderatoren? Und außer dir. Außer mir, ja. Und aber du hast nicht manchmal die Tendenz, ihn einfach rauszuschmeißen? Den Bert? Den Bertie, ja. Eigentlich nicht. Ich finde den sehr nett, den Bert. Ja. Naja, gut. Du musst ja auch, glaube ich. Ich muss nett. Du musst ihn nett finden, weil ihr seid ja schwer zu zertrennen. Also wir sind sozusagen ein Zweizeller. Ja, also ja, wenn musst du schon David Copperfield mit der Säge ran. Ja, das wäre nicht so schön. Dann wären wir ja eigentlich gar nichts mehr. Dann wären wir... Ach, manchmal sind zwei halbe besser als ein Janzer. Ja, wir sind ja zwei... Also, naja, wir sind ja zwei Ganze in einem. Deswegen ist es besser als einer in zwei. Naja, ist bloß eine Frage, wo man einer den, in einen ist wo man den Schnitt anlegt, wa? Wo man das Messer ansetzt. Okay, ihr beiden, macht euch noch einen schönen Abend, ja? Ja. Ich danke euch für den Anruf. Schöne Weihnachten noch. Ja, vielen Dank. Unterhaltet okay, euch schön, ja. Hört schön zu, ja. Mach insbesondere mal. Paddy, der wird ja ein bisschen mehr und, kapieren als Bertie. Buschmann auch. Ja, Bertie soll doch. Buschmann forever. Und warte mal, darf ich noch kurz was fragen? Na, frag. Sagen, weil ich bin sehr enttäuscht von manchen Hörern, weil die sagen immer, sie wären Bertie Buschmann. Und das finde ich nicht schön. Okay, das finde ich aber auch nicht schön. Bertie Buschmann sein ist eine Kunst, ne? Das ist eine Kunst. Also immer der Bertie Buschmann, der kann auch so tun, als ob er beides im einem wäre. Richtig. Okay, okay, danke für den Anruf. Tschüss. Ja, tschüss. So, Kinder, jetzt wieder mal ein bisschen überlegen. Thema ist immer noch, was habe ich denn gelernt in diesem letzten, nunmehr fast vergangenen Jahr? Wer weiß, was er gelernt hat, kann hier anrufen. 74 81 110 in Potsdam. Das hat die Vorwahl 0331. Ich wiederhole es nochmal. 0331 74 81 110. Hier ist der Sprechfunk. Mein Name ist Jürgen Kuttner. Und die Band, die jetzt singt, heißt Tokotronic. Schreiben, worüber man nicht singen kann, darüber muss man schweigen. Das haben andere schon vor mir gewusst. Doch ich muss reden, auch wenn ich schweigen muss. Ja, so seltsame Gedanken und denke, ach, wenn ich eine Band wäre, dann würde ich gerne die drei von den Beastie Boys sein. Nee, dann würde ich mich wahrscheinlich Tokotronic nennen und wenn ich dann ein Lied schreiben würde, dann müsste das heißen, ich muss reden, auch wenn ich schweigen muss. Tag, wer ist denn da? Hallo? Hallo, wer bist denn du? Christian. Tag, Christian. Ja. So, wir müssen jetzt knallhart zum Thema kommen. Ja. Ja? Ich hab auch eins. Wieso hast du eins? Ich hab eins. Na gut, du hast eins, aber ich hab was zu deinem. Hast einen Beitrag zu meiner Frage, was haben wir so im letzten Jahr gelernt? Jawohl. Und du hast wirklich was gelernt im letzten Jahr? Ja. Wie lange hast du daran überlegt, um das rauszukriegen? Wann jetzt? Jetzt vor der Sendung oder? Jetzt anlässlich der Sendung? Viertelstunde. Ich weiß, das klingt, ist wenig, was? Vorm Anruf eine Viertelstunde überlegt? Nee, ja doch. Aber ich glaube, das ist schon relativ viel. Aber ich habe schon mal vorüberlegt. Ach, du hast. Weshalb hast du denn vorher überlegt, was du in diesem Jahr gelernt hast? Also, ich kann ja mal anfangen. Fang mal an. Also, nach der Weltallerde 42 Sendung mit den Rumkugeln. Ja. Habe ich mir überlegt, anlässlich unserer Weihnachtsfeier vom Jugendclub in Sorno, würde ich auch gern sowas machen wie Rumkugeln, weißt du, was ihr gemacht habt. Ja. Und dann habe ich das auch gemacht. Und dann habe ich jetzt meinem Kumpel eben richtig mal die Erfahrung macht, eben Rumkugeln zu machen. Das habe ich mir auch überlegt dann, dir irgendwelche zu schicken, weißt du? Ja. Unser Produkt. Und dann hast du aber Angst vor den brutalen, fiesen, plattmachenden Stempeln der Post gehabt. Nee, ich wollte ja ein Paket schicken oder ein Paket. Ach so, ja. Aber da ich jetzt kürzlich erst an Grippus Infectus Influenza A erkrankt bin, was dir vielleicht bekannt ist, dieser schreckliche Virus. Ja, Anna, das ist aber sehr aufmerksam von mir, dass du mich mit deinen solchen Kugeln verschont hast. Ja, ne, ich dachte, vielleicht ist da irgendwie so ein Virus reingehört. Ja. Da wollte ich dir das nicht antun. Also, dann wäre das vielleicht. Sag mal, und du hast jetzt eine Viertelstunde überlegt, um rauszubekommen, dass du in diesem Jahr gelernt hast, für einen Freund Rumkugeln zu machen. Ja, nicht für einen Freund, mit meinem Freund habe ich. Mit deinem Freund. Wir haben 150 Stück gemacht. 150. Na, ich habe ja mit meinem Freund Jute knappe 20 gemacht. Knappe 20? Ja, aber wir haben sie natürlich promotionmäßig enorm cool verwertet, oder? Ja, ja, ich habe das alles mitgekriegt. Ja, 3 Stunden Radio draus gemacht, aus knapp 20 Rumkugeln. Jetzt na, rechne mal, das wären ja bei dir wären das über 21 Stunden geworden. Ja, wir hatten aber eine Stunde gebraucht, für das Ganze machen. Nee, da haben wir viel länger gebraucht. Wir haben ja bestimmt 6 Stunden für das Machen gebraucht. Was habt ihr so bezahlt überhaupt? Für die Rumkugeln. Ja, für alles. Wiss ich nicht, lässt sich kaum noch sagen, weil da hing ja gleich noch ein WG-Einkauf dabei. Aha. Also es war gleich noch irgendwie Klo, Reinigungsmittel, Zahnpasta und all so ein Scheiß. Ach, du machst mit Johnny WG, oder? Nee, ich mache Gott sei Dank nicht mit Johnny WG. Aber wenn Johnny einkaufen geht, dann ruft er gerne mich vorher an, weil er natürlich ungerne alleine die Plastiktüten schleppt und weil dann schon besser aussieht, wenn der Ostler dabei ist. Verstehe. Ja, kommt da sicher ein bisschen blöd vor, in Schöneberg mit Plastiktüten da lang zu laufen. Ja. Okay, ich danke dir für deinen Anruf, ja? Gut. Tschüss. Tag, wer bist denn du da? Hallo? Hab ich falsch gedrückt oder? Weg ist er. Tag, hallo? Hallo? Ja. Hier ist die Yvonne. Tag, Yvonne. Hi. Na, also auf deine Frage hier, was ich im letzten Jahr gelernt habe, hier ist, dass man halt hier, naja, Kerle auch nicht so verarschen sollte. Also, ey, das hättest du mich ja fragen können, hätte ich dir aber schnell sofort sagen können. Nein, also nicht so verarschen. Also wenn man einen Freund hat, der ihn total liebt, ne, und wo man das dann auch weiß, dass er ihn über alles liebt, ne, dann halt nicht, naja, so mit seinen Gefühlen spielen und so. Wie hat denn das ausgesehen, dass du das gelernt? Also wann ist dir denn das klar geworden? Als ich jetzt Schluss gemacht habe und dann eigentlich, und er dann den nächsten Tag mit einer anderen zusammen war und ich dann doch gemerkt habe, dass ich ihn eigentlich sehr liebe. Ei, ei, ei, ei. Und wie lange wart ihr zusammen und wie lange hast du mit seinen Gefühlen so rumgespielt, menschenverachtenderweise? Ja, vom letzten Jahr, 10. Dezember bis dieses Jahr, 24. November oder so. Ei, das ist ja doch eine ziemlich lange Zeit für so einen jungen Mensch, wie du bist, wa? Ja. Wie alt bist du, Yvonne? 16. 16? Naja, ich werde gleich. Mensch, da warst du, bist du ein 16. deines Lebens mit diesen Menschen zusammen? Was ja ungefähr, lass mich schätzen, 6% sind, ist nicht so wenig. Hm. Ja, je älter man wird, umso mehr muss man da zusammenbringen, um 6% zu erreichen. Ja. Und da hast du ihn erst geliebt und dann hat er dich richtig doll geliebt und hast du gedacht, du liebst ihn nicht mehr? Ja, das war so, also eigentlich sind wir zusammengekommen über einen anderen, der bei ihm mit in die Klasse ging. Und er hat mich immer so tierisch abgenervt mit dem Fragen, ob ich nun mit ihm gehen will. Ja. Und ich wollte eigentlich nicht, aber... Dass du irgendwann gesagt hast, ah, okay, dann jemand wieder weiterfragt. Ja, genau. Ja. Ja, und dann, dann habe ich aber doch angefangen, mich in ihn zu verlieben und dann war ich auch verliebt in ihn. Ach, wie lange hast du gebraucht, um dich in den zu verlieben? Weiß nicht, ein Monat, zwei? Ein Monat? Vom Nerven bis... zum Verliebtsein 6 Wochen ungefähr im durchschnittlich so. Ja, so ungefähr. Nicht schlecht, ist ja doch schon eine ernsthafte Zeit. Ja. Und dann ging es dann weiter, dann hast du dich also in ihn verliebt. Ja. Ja. Und er liebte mich auch. Ja. Ganz doll. Ja. Ja, und weiß nicht. Mit der Zeit wurde es dann Gewohnheit. Der Alltag hat Einzug gehalten bei euch. Und das hat mich tierisch abgenervt, weil ich eigentlich überhaupt nicht so für Gewohnheit bin. Eher so immer alles Mögliche machen. Ey, denkst du denn, dass man da rumkommt um Gewohnheit? Ja, wahrscheinlich, wenn man sich nicht tagtäglich sieht. Wir haben uns ja tagtäglich gesehen und er wollte auch, dass wir uns tagtäglich sehen. Aber irgendwann kommt man ja vielleicht in die Situation, mit jemandem zusammenzuleben, den man wirklich tagtäglich sieht. Mit dem man zusammen ins Bett geht, schläft und gemeinsam aufsteht. Und so, und dann der ganze Mist, der dann kommt. Zähne putzen, Mülleimer runterbringen, Abwasch, Fenster müssen geputzt werden. Und so ein Scheiß einkaufen. Oh, oh, oh, oh. Da fängt das Leben an, hart zu werden. Das machen ja jetzt noch die Eltern, wenn man 16 ist. Ja, sowas weiß ich nicht. Ich würde nicht, also für mich war das auch, denke ich mal, zu früh, dass das hier gleich so, weiß ich nicht, jeden Tag sehen und so. Anfangs wollte ich das, weil ich ihn erstmal kennenlernen wollte, wie er ist und so, weil wir kannten uns ja überhaupt nicht. Mhm. So, naja, und dann weiß ich nicht. Dann ist das dann auch gleich so geblieben, gleich so übergegangen. Und dann hast du irgendwann Schluss gemacht, weil du gedacht hast, du möchtest doch lieber jeden Tag was anderes machen. Ja, zwischendurch auch schon, weil mich das so genervt hat mit ihm. Und dann habe ich auch meine Freundinnen vernachlässigt und im Endeffekt dann auch verloren, weil ich keine Zeit mehr für die hatte. Und irgendwo wollte ich dann aus der Gewohnheit doch nicht mehr raus. Hatte ich auch keinen Bock mehr so. Naja, und dann kam das jetzt eigentlich so, weil seine Ex-Freundin, mit die hat er den einen Abend 4,5 Stunden im Auto verbracht. Also naja, den Abend. Von abends um 12 bis morgens um 4:30. Kinder, ihr sucht euch aber auch immer heimelige Orte. Ja, naja, und dann habe ich eben eine Szene gemacht, was das soll und so. Weil, und sonst war ich eigentlich überhaupt nicht eifersüchtig. Er war eigentlich immer der, der tierisch eifersüchtig war. Mhm. Naja, und dann, weiß ich nicht, dann habe ich Schluss gemacht. Und dann ist er mit der Autobraut abgeschoben. Genau. Naja, und die ist. Und wieso hast du da jetzt gelernt, dass du nicht mit den Gefühlen deines von jemandem spielen solltest, der sehr in dich verliebt ist? Na, weil... Hast du denn gespielt mit den Gefühlen? Ja, ne, weil ich andauernd Schluss gemacht habe so. Und dann doch wieder mit ihm gegangen. Ah, ja. Und ihm auch das, weiß ich nicht, ihm nicht so bewiesen habe, dass ich ihn liebe, weil ich wahrscheinlich selber gar nicht so wusste, weil mir ja die Situation über war mit mhm. ihm. Und hoffst du denn, dass der nochmal zurückkommt? Oder dass du ihn dir zurückerobern kannst? Oder ja, denkst du, vorbei ist vorbei, aber wenigstens was ihr lernt, merke? Na, weiß ich nicht, ob ich nur wieder... Also im Moment habe ich dann auch eine Freundin kennengelernt, mit der ich mich jetzt erst gut verstehe. Und mit der ist total toll. Und das wäre bei ihm überhaupt nicht gegangen. Bei ihm durfte ich zu der auch nicht gehen. Wir kennen von uns zwar noch nicht lange, aber mit der durfte ich mich nicht abgeben. Die nimmt Drogen und so, hat er immer gesagt. Dabei, was macht die? Die soll Drogen nehmen, hat er immer Ach so. Gesagt. Dabei ist das gar nicht so. Ah ja, nee, ein Verbieter als Freund ist ja auch nicht schick. Ja, eben. Und bei jedem bisschen, ich durfte nicht mit Jungs reden, da wurde er eifersüchtig. Und das ging mir dann alles so auf den Nerv. Und er ist bei jedem Pups gleich ausgerastet. Wenn ihm was vom Teller gefallen ist, hat er gleich den Teller runtergeknallt. Und das war so nervend mit ihm. Eieiei, der Bengel hat aber auch noch eine Menge zu lernen. Hoffentlich, ja, hört er hier die, hoffentlich hört er hier die Sendung. Yvonne, ich danke dir für deinen Anruf, ja? Ja, okay. Tschüss. Jo, tschüssi. Hi, wer bist denn du da? Hallo? Ja, aber jetzt schnell ran ans Telefongerät. Ja. Tag, wer bist du? Rebecca. Tag, Rebecca. Ja. Ich wollte was zum Thema sagen, also... Das ist sehr schön. Ja, was ich dazu gelernt habe. Ja. Ich war ganz toller Fan von Michael Jackson und, habe mich also nur noch für den interessiert und da habe ich gelernt, dass es also nicht nur den in meinem Leben gibt, sondern auch andere Pflichten und so. Ah ja, und war das ein sehr schmerzhafter Lernprozess, den du da erleiden musstest? Ja, ganz schön, weil wenn die ganzen Vorwürfe kamen gegen ihn und alles. Gegen ihn? Ach, ich dachte gegen dich? Ja, das weil sie gegen ihn waren, haben sie mich auch mitgenommen. Ach, welche Vorwürfe meinst du denn? Na, die vom Kindesmissbrauch. Ja. Ach, und der Kindesmissbrauch hat dich jetzt Michael Jackson etwas entfremdet? Nee, überhaupt nicht. Ich wusste, ich habe das irgendwie, weil ich habe das nicht geglaubt und deswegen. Aber weil ich in der Schule noch angemacht wurde, du stehst auf so einen Mistkerl und sowas. Ach Gott, sind ja auch eher schlichtere Gemüter, oder? Ich finde, wenn er wodurch zum Rockstar geworden ist, dann dadurch. Also was? Egal, ob es stimmt oder ob es bloß ein Gerücht ist. Ja, aber trotzdem. Aber Sex und Drugs und Rock'n'Roll gehören einfach zusammen. Oder? Ja. Man kann doch nicht sein, man kann doch nicht sein Leben lang als Schnittmusterbogen aus der Bravo durchs Leben laufen. Naja. Ja. Na gut, jedenfalls ist es Michael Jackson nicht. Du hast ja jetzt einen anderen sauberen Popstar gesucht. Nee. Nee, nicht Jakin mehr? Nee, ich bin immer noch totaler Michael Jackson-Fan. Nur, ich nicht mehr so, dass ich dadurch alles andere auf der Welt vergesse und nur noch alles in der Hand habe. Hier den Hefter, wo ich drin sammle und die CDs und alles. Ja. Ja. Rebecca, dann kann ich dir nur sehr gratulieren. Danke. Dazu und würde dir wünschen, dass du vielleicht noch neben Michael Jackson andere Popgötter entdeckst. Ja. Ja? Zum Beispiel Fanny van Dunn. Und der missbraucht, glaube ich, keine Kinder, soweit mir bekannt ist. Von dem würde es schwer fallen zu sagen, er sei ein Mistkerl, weil er total nett ist. Ja, Michael aber auch. Fanny van Dunn aber auch. Ja. Tschüss, Rebecca. Tschüss. Hi, wer bist denn du? Hallo? Hallo? Ja? Legt ihr den Telefonhörer immer so auf die Erde? Ja. Wieso legst du den auf die Erde? Da könnte man doch drauf treten und dann wäre der kaputt und dann wäre der schöne Anruf im Arsch. Nee, das ist ganz einfach so, weil ich lese nebenbei. Ach. Ja. Du hörst der Sendung gar nicht zu. Du denkst, die Sendung hat für dich ihren Zweck erfüllt, wenn du angerufen hast, die Sendung vollgequatscht und dann ist alles erledigt? Nee, nee, ich muss ja arbeiten. Ach, was arbeitest du denn? Im Pflegeheim. Ach, und da bist du als amtlich bestellter Leser? Nee, nee. Engagiert. Ich muss dir was einschreiben, wenn man was ich gemacht habe. Ach, und jetzt schreibst du, was schreibst du denn jetzt drin? 22 Uhr, ich habe angefangen, Radio zu hören. Nein. Nee. Ich habe gerade versucht, einen 150 Kilo schweren Mann ins Bett zu heben. Ach so, und das schreibst du jetzt drin? Das schreibst du jetzt drin? Was steht denn da jetzt? Was da jetzt steht? Ja. Schöne Kause als der Mann, mit Mühe und Not ins Bett bekommen. Und dann mein Signum. Ach, da wird dann doch so relativ plastisch, blumig formuliert. Mit Mühe und Not ins Bett bekommen. Ja, ja. Ja? Ach, dann lies doch mal den heutigen Tagesablauf vor. Du musst ja die Namen vielleicht nicht unbedingt mitlesen, weil die Leute dann möglicherweise einen Schreck kriegen, wenn sie sich auf einmal im Radio hören, aus Bett fallen und dann zum zweiten Mal mit Mühe und Not in dasselbe bugsiert werden müssen. Also ich soll nicht vorlesen, was wir ja, gemacht haben. Wann hast du heute angefangen? Um 21 Uhr. Um 21 Uhr, na, da hast du ja noch nicht viel gemacht, oder? Nee, nee. Wie viele Zeilen? Du bist eher so ein Zweizeiler von den, unter den Arbeitern. So ist das, ja. Echt? Na, dann lies mal noch die erste Zeile vor. Ja, ich habe aber noch bis früh zu tun nachher, ne? Ja, oder nee, hast du nicht mal, ist ja dein richtiges Arbeitstagebuch, hast du da nicht auch, sagen wir mal, einen vollständigen Tag zur Verfügung? Oh, da muss ich mal, also ich habe lustige Sachen, die passiert sind, ja, die eher unlustig sind, aber für die Allgemeinheit, also für die, die es nicht mit ertragen müssen, ist es bestimmt lustig. Naja, wir wollen es mal jetzt nicht über Leiden anderer Leute lustig machen, sondern wäre einfach eher mal so schön den Arbeitsalltag eines Schriftführers im Pflegeheim. Ich muss mal schauen. Ja, schau mal, such mal einen Tag raus. Das ist aber eher vielleicht nicht so interessant. Ich kann jetzt mal vorlesen, ne? Bist du so ein Zivi? Ja, ja. Ah, ja. Soll ich jetzt mal einen Tag vorlesen? Ja, ist aber dein Tag, ja? Ist einer von dir. Das ist einer von mir, ja. Mhm. Also ich bin immer einer, der die kurzen Bewerbungen macht. Also da hatte ich Spätdienst und da ist nicht viel zu tun. Und das habe ich eingeschrieben, alle waren fleißig und lieb. Nichts Absonderliches. Ach, und damit hast du den ganzen Tag abgehakt? Ja. Vielleicht sollte ich mir auch mal so ein Tagebuch zur Sendung. Alle waren fleißig und lieb, nichts Besonderes. Ja, du schreibst du denn auf, was du gemacht hast? Nee, ich schreibe nicht auf, was ich gemacht habe. Alles doch wichtig. Für wen? Für mich? Ja. Führst du Tagebuch? Ich hab mal früher, ja. Aha. Und heute denkst du, das ist nicht mehr wichtig? Nee, ich mag nicht, wenn das jemand lesen kann. Und es hat damals jemand gelesen, da habe ich aufgehört. Und wer hatte die lesen? Meine Eltern damals. Ja, also ich denke mir, dass sie es gelesen haben, weil man merkt ja, wie man sein Tagebuch hinlegt und so. Und dann habe ich mir gedacht, lassen wir das lieber. Ja, aber war das jetzt bloß ein Grund, sagen wir mal, irgendwelche Heimlichkeiten zu beerdigen oder nicht vielleicht auch ein Mittel, sich mit sich selber auseinanderzusetzen? Ich habe es jetzt akustisch nicht verstanden, weil es alles ziemlich leise. Nee, ich meine, hatte das Tagebuch denn für dich nur die Funktion so eines Schatzkästleins, in das man Heimlichkeiten reingetan hat? Und das entweiht ist, wenn jemand anders einen Blick reinwirft? Oder war das nicht auch eine Möglichkeit, mit dir selber dich auseinanderzusetzen? Nee, eigentlich nicht. Also ich habe da schon so alles reingeschrieben. Also für mich war eigentlich das Schönste, also das im Nachhinein dann zu lesen und so. Ja. Ich habe das ja oft da drinnen gelesen dann so. Ach so, aber du hast es gewissermaßen schon auf die Zielgruppe, die du selber bist, hingeschrieben. So, genau. Dass du hast es gewissermaßen wie so ein... Sagen wir mal, jemand, der so Fließbandliteratur herstellt, der klar eine Zielgruppe vor Augen hat, weiß, was die lesen wollen und das genau so hinschreibt. Nee, ich habe ja schon das hingeschrieben, ich habe ja irgendwas konstruiert, jetzt was angeblich passiert ist, das war ja schon das... Ach, hast du dir schöne Geschichten ausgedacht für dich selbst? Nee, habe ich nicht gemacht. Ach so, doch nicht. Schön. Das war vielleicht auch eine ganze... Ja, und beim Schreiben immer schon juchzen, was man sich freuen wird, wenn man es nachher liest. Absonderliche Episoden so, selber ausdenken. Ja, sagst du mir deinen Namen nochmal, wenn du den überhaupt schon mal gesagt hast? Ich habe mal den gesagt, aber Ronny heiße ich. Ronny. So, jetzt müssen wir aber mal zum eigentlichen Thema kommen. Was hast du denn im letzten Jahr gelernt? Als ich im letzten Jahr gelernt habe? Ja, was du wirklich gelernt hast, was wirklich für dich neu ist, was eine Erkenntnis ist, die dein Leben vielleicht wenigstens leicht verändert. Ich habe hier gelernt durch mein Zivi und so ein bisschen, dass man eher so tun soll, als hätte man wahnsinnig viel gemacht. Das ist echt wichtig hier. Ach, na, das ist ja jetzt aber eher... Und dass alle Leute ihn irgendwie bescheißen auf Arbeit. Alle Leute total mies, ihn total bescheißen, ja. Ach, wo ich bin. Sieht eine Sache, die man lernen will? Das habe ich gelernt. Ich habe es nicht gewusst. Ich hatte echt Vertrauen gehabt zu ein paar Leuten und so. Und das ist ja echt, das ist ja... Ich weiß nicht, ich habe das vorne, wie kam ich in Jeansladen gearbeitet? Ist ja doch ein großer Unterschied zwischen psychiatrischem Pflegeheim und Jeansladen, finde ich. Ja. Und da ging das einfach, da war das ganz anders. Aber hier, ich weiß nicht, irgendwo haben die Leute vielleicht selber irgendwo ein Problem mit ihrer Tätigkeit, die seit 35 Jahren hier arbeiten. Und also ich habe echt nur wie jeden Tag verbal in die Fresse gekriegt. Und jetzt hast du gelernt, so, dass man... Jetzt hast du gelernt, dass man all die Scheißspiele mitspielen muss. Bitte was? Dass man die Scheißspiele mitspielen muss? Das muss man genau, man muss sie mitspielen. Ei. Ja, so ist das. Ach nein, das ist aber keine Moral, die ich hier in der Sendung predigen wollte. Das ist Moral, ich meine, was nützt mir das, wenn ich dann immer so an die Schnauze kriege? Ach, und was nützt mir das, ist schon ein wichtiges Motto für dein Leben. Sagen wir so, ich will den Dienst hier auf der Station so gut wie möglich wegkriegen, also... Es ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Von der Arbeit her ist es schön, also es macht mir schon Spaß, aber es ist halt schon ziemlich böse, wenn die Leute sagen, ja, du bist Zivi, du bist nicht zur Armee gegangen, also mach jetzt mal hier jedes Wochenende und jeden Nachtdienst. Ich meine, ich habe 10 Nachtdienste im Monat, was soll das? Ja. Und wie alt bist denn du? Ich bin 19. 19. Mhm. Und wenn du jetzt so dein Leben für dich selbst oder dein Leben in Bezug auf andere Menschen betrachtest, hast du da irgendwas Grundsätzliches gelernt? Was Grundsätzliches gelernt? Fällt mir eigentlich spontan nichts ein. Also ich weiß es nicht, es gibt bestimmt was, aber jetzt spontan fällt mir wirklich nichts ein. Gut, das ist ehrlich. Ist ja besser, als wenn du dir jetzt irgendwas ausgedacht hättest. Ich danke dir für deinen Anruf, Ronny. Ja, okay. Okay, tschüss. Ciao. So, jetzt haben wir, wen haben wir denn hier? Ja, hallo? Tag. Hier ist Corinne. Tag, Corinne. Ich wollte sagen, ich habe gelernt, dass ich mein persönliches Glück nicht mehr an meinen Männerbekanntschaften messe. Das hast du vorher gemacht? Ja. Und dann immer in eine Kerbe ins Holz, nein, oder wie? Immer, nee. Wenn ich halt mit jemandem zusammen war oder irgendwie, dann ging es mir halt gut. Und wenn es dann vorbei war, ging es mir halt ziemlich mies. Und das habe ich jetzt mir einfach mal abgeschrieben und gesagt, einen Mann brauche ich nicht, um glücklich zu sein. Also ich meine, es ist natürlich nett, wenn man einen Freund hat oder wenn man jemanden hat. Ja? Aber es ist nicht das, was das Glück hundertprozentig ausmacht. Corinne, wie alt bist denn du? Ich bin 22. Ja. Und naja, das geht's mir richtig gut. Also ich habe jemanden, so nicht feste Beziehung, aber lockere Beziehung. Und das ist aber, naja, wenn ich ihn sehe, sehe ich ihn. Wenn ich ihn nicht sehe, sehe ich ihn nicht. Fein. Und wie lernt man sowas? Weiß ich nicht. Einfach, es kam irgendwie. Es ging mir immer, ich habe das gemerkt, immer wenn es mit dem irgendwie gerade nicht so gut ging, dann ging es mir halt saudreckig. Und ich habe richtig so wie Grippe oder immer Schnupfen gekriegt. Und ich dachte irgendwo, also ich wusste nie, dass es irgendwie zusammenhängt. Und dann habe ich mit meiner Ärztin gesprochen, weil ich habe schon wieder Erkältung und schon wieder Husten und irgendwie hat sie gesagt, naja, das kann auch psychisch sein. Ich sage, ach Quatsch und so. Und dann weiß ich nicht, ob das stimmt, aber sie meinte halt, dass man einfach irgendwie, wenn man psychisch irgendein Problem hat oder mit irgendwas nicht fertig wird oder es stört dich irgendwas, dann kann es halt sein, dass man dann irgendwie so einen kleinen Schnupfen kriegt. Ja, aber dann hast du eigentlich nur Glück gehabt. Also diese Erkenntnis oder diese Art, mit Männern umzugehen oder zu leben, ist einfach jetzt so passiert und eingetreten und du genießt es, dass es so ist. Ja, für mich ist es gut. Ja, weil aber ich eigentlich so mich selber so abhängig gemacht habe, ob ich einen Freund habe und ob alles gut läuft, weil ich immer zu der Meinung war, ich bin diejenige, ich muss alles perfekt machen und wenn es halt mal nicht perfekt lief, dann habe ich mir gedacht, ich habe alles falsch gemacht und ich bin die Schuldige und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, das stimmt ja überhaupt nicht und ja, gut, das geht mir richtig gut. Aber so gelernt in dem Sinne, dass du dich da irgendwie hättest durchgebissen und gewissermaßen die Vokabeln der Liebe, das nicht passiert. Wie die Vokabeln der Liebe? Naja, so wie man gewissermaßen eine Sprache lernt. Die Vokabeln, die Grammatik und die Rechtschreibung der Liebe. Nee, also ich kann es nicht beschreiben, aber es ist einfach, ich bin generell ein leidenschaftlicher Mensch, also auch was Freundschaften betrifft oder sowas. Ja. Also ganz generell. Und irgendwo habe ich immer das Gefühl gehabt, bei allen Männerbeziehungen oder Bekanntschaften, die ich hatte, dass ich immer alles gebe, so egal was es ist. Oder auch bei Freundschaften, die auseinandergehen, ich gebe immer alles. Also ich bin immer für jeden immer da. Ich bin einfach zu gut manchmal. Und irgendwie, gerade Männer haben das irgendwie nie so richtig, naja, anerkannt. Die sollen mir ja nicht die Füße küssen und sagen, oh, das ist so toll. Aber generell irgendwie... Können sie schon mal machen, ab und an. Ich verpulvere ja hier meine... Ich verpulvere ja alles mit nichts und dann denke ich mir einfach so, wenn ich den, mit dem ich jetzt halt so locker stamme, den liebe ich ja auch nicht. Es ist keine Liebe. Und dann denke ich einfach, naja, dann ist es halt, wenn wir uns treffen, dann ist es halt so ein kleiner Highlight im Alltag, richtig nett, ja. Klar, aber und wenn nicht, dann nicht. Aber stell dir mal vor, du würdest dich jetzt doch richtig doll verlieben und das wäre Liebe. Ja gut, das weiß ich jetzt nicht. Aber im Augenblick sage ich mir selber, ich verliebe mich auch nicht, weil im Augenblick habe ich auch keinen Bock auf Verlieben und all so eine Scheiße. Hat man das in der Hand? Nee, eigentlich nicht. Aber im Augenblick... Aber man kann es immer mal schön sagen, scheiße, ja, genau, verliebe ich mich aber mal nicht, nervt doch total. Es ist ganz gut und im Augenblick habe ich das Gefühl, ich habe es in der Hand. Aber natürlich weiß ich genau, wenn man sich verliebt, dann hat man sowas in der Hand. Ey, kick bloß nicht hinter die Kulissen, genieße, dass es so ist, dass du im Parkett sitzt und vorne die Vorstellung läuft. Ich wollte noch ganz kurz was zu Bertie Buschmann sagen. Ja? Er hat doch gesagt, die anderen Kollegen, die schmeißen ihn immer raus. Ja? Ich meine, ab und zu hört man ja auch andere Blue Moons. Und er meldet sich da ja nicht wie ein normaler Mensch, sondern er macht dann irgendwie so, also als ob man wirklich denkt, man hat einen Dreijährigen am Telefon oder sowas. Und dann ist natürlich klar, dass man rausgeschmissen wird. Gut. Wenn er sich erstmal wie ein normaler Mensch melden würde, würde er vielleicht nicht sofort rausgeschmissen werden. Aber naja. Das in die Ohren von Bertie Buschmann. Ja. Wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr, Kutner. Ja, danke ich dir sehr dafür, wünsche ich dir auch und schenke dir hier noch ein ganz entspanntes Liebeslied. Völlig unproblematisch. Okay. Unproblematisch. Stereo total. Tschüss. Danke, tschüss. Kummer, denke ich, Doppelpunkt. Der Junge macht mir Kummer. Ich möchte Punkt, Punkt, Punkt. Dass er mir sagt, Gänsefüßchen, bitte komm mit zu mir. Ja, wann denn? Fragezeichen. Heute um Punkt 4. Oh, oh, Ausrufezeichen. Es wäre so schön. Ausruf, Ausrufezeichen. Klammer auf, Klammer zu. Oh, oh, Ausrufezeichen. Es wäre so schön. Ich in deinen Armen. Gänsefüßchen und Punkt. Heute um Punkt 4, Semikolon, seh ich dich. Du wirst mich abholen, dann machen wir Bindestrich. Du sagst zu mir, Gänsefüßchen, bitte komm mit zu mir. Wozu denn? Fragezeichen, es liegt allein an dir. Oh, oh, Ausrufezeichen, es wäre so schön. Ausruf, Ausrufezeichen, Klammer auf, Klammer zu. Oh, oh, Ausrufezeichen, es wäre so schön. Ich in deinen Armen, Gänsefüßchen und Punkt. Klammer auf, Klammer zu. Oh, oh, Ausrufezeichen. Es wäre so schön. Ich in deinen Armen. Gänsefüßchen und Punkt. Gänsefüßchen und Punkt, Punkt, Punkt. Stereo total. Mit dem schönsten Liebeslied der Saison. Tag, wer bist du? Oh. Hi, wer bist du da? Wie bitte? Tag, gerade reingekommen, wa? Ja. Ja. Wisst ihr, was ich gelernt habe? Na, was? Ich rede zur Fülle. Ja, und tschüss. Tschüss. Gut, Tag, wer bist denn du da? Da hört er in einen fremden Sender, sag mal, oder ist das Musik, die ich gerade spiele? Nee, glaube ich nicht. Das gefällt mir ja nicht. Da bin ich ja doch eitel und böse und erzürnt und schmeiß den jungen Menschen raus. So, die Frage heute lautet nochmal, was habt ihr denn im letzten Jahr gelernt, was euch so bisher nicht bekannt war oder Fähigkeiten, über die ihr nicht verfügt habt? Insbesondere natürlich alles aus dem Weitgenuchen, kann man jetzt sagen, Weitgenuchenfeld der Herzensbildung. Ich sollte vielleicht nochmal die Telefonnummer durchsagen. 74 81 110 in Potsdam. 74 81 110, denn hier ist nämlich folgende Sendung. Das ist auch mal klasse Jingle spielen, muss man so viel reden. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, das mache ich denn. Mensch, Radioerfahrung besagen, also ich habe ja davon keine Ahnung, aber dass alle halbe Stunde die Hörerschaft ausgewechselt wird, denn begrüße ich jetzt seit 14 Minuten die inzwischen 1, 2, 3, 4. Mannschaft. Kinder, seid herzlich willkommen hier beim Sprechfunk. Thema heute ist, was habt ihr gelernt im letzten Jahr? Telefonnummer habe ich eben gesagt. Tag, wer bist denn du? Kinder. Ach, da haben sie aber einen Haufen eingewechselt. Hallo? Halleluja, ja? Was ist denn da bei euch los? Heieiei. Die wollten vielleicht ja nicht. Die wurden zwangsrekrutiert und jetzt vor das Radio gesetzt, weil ja alle halbe Stunde ausgewechselt werden muss. Tag, wer bist denn du? Hallo, hier ist Felix. Tag, Felix. Ja, um gleich auf das Thema zuzukommen. Ja, sehr schön. Ich habe in diesem Jahr gelernt, Freundschaften erstens ernster zu nehmen und zweitens mehr zu pflegen. Ja. Gut, das war jetzt die Überschrift. Jetzt musst du aber klären, wie man denn sowas lernt. Naja, durch Erfahrung. Ja, und welche Erfahrung hast du in diesem Jahr machen müssen? Naja, das sind ganz paar Leute immer zu mir gekommen mit ihren Problemen und ich habe die halt irgendwie nicht ernst genug genommen. Und was ist dann passiert? Naja, passiert es eigentlich. Also die sind gekommen mit ihren Problemen und du hast sie nicht ernst genommen. Gut. Und gab es dann irgendeinen Konflikt? Nee, ja, so einen großen Konflikt gab's nicht, nee, aber ich glaube nicht, dass sie das so gut fanden. Aber das muss ja an einem bestimmten Punkt aufgefallen sein. Naja, das also man halt kann ja erstmal so einfach so hin und her nicht ernst nehmen, zack, und kriegt sie dann nicht mit. Irgendwann kriegt man es mit. Und warum? Naja, weil sie halt irgendwie, der Kontakt mit denen ist dann halt irgendwie doch ein bisschen anders geworden. Bisschen unterbrochen. Ja. Ja. Wie viel ganz wichtige Freunde hast denn du? Was? Wie viele ganz wichtige Freunde hast du? Ganz wichtige Freunde? Ja. Sag mal 5. So viel? Ja, na, also ich habe eigentlich nicht ganz so viele Freunde. Und die ich habe, die sind mir doch ziemlich wichtig. Ja, nee, ich meine 5 finde ich ja schon richtig viel. Richtige Freunde? Ja. Sag ich schon, ja. Gratuliere ich dir, ja. Vielleicht kannst du mal ein paar abgeben. Was? Nee, ist okay. Ich verstehe nicht. Ja, nee, ist gut. Danke dir für deinen Anruf, ja? Ja, okay. Tschüss, Felix. Tschüss. Hi, wer bist denn du? Hallo? Hallo? Ja, Tag. Ja, hier ist nochmal Felix. Aber ein anderer offensichtlich. Ja, anderer Felix. Sehr schön, der andere Felix. Der legendäre andere Felix. Ja, ganz neue Erkenntnis. Ich hab bemerkt, dass du bei mir nebenan wohnst. Felix, ich gratuliere dir. Wir verraten jetzt aber bitte nicht, wo wir wohnen. Sonst wollen die alle Autogramme von dir. Das ist das, was du gelernt hast. Ja, nicht nur. Super, Felix. Du bist jetzt, glaube ich, einer der klügsten, wo rumläuft, hm? Nee. Ja. Ja. Naja, okay. Warum soll man nicht sowas lernen, dass ich nebenan wohne? Tschüss, Felix. Tag, wer bist du? Ja, ich bin Mirko, hallo. Mirko? Mirko, ja. Mirko. Ja. Wo kommt der Name her, Mirko? Wo der herkommt? Meine Eltern sagen aus dem Friesischen, aber ich habe noch nie im Namensbuch oder so nachgeguckt. Wie alt bist denn du, Mirko? Ich bin 23. Ist ja nicht gerade ein Name, der, sagen wir mal, 1972 besonders verbreitet war, oder? Nee, garantiert nicht. Ich kenne noch 2, kenne ich insgesamt. Aha. Und wo haben sie den Namen her, außer aus dem Friesischen? Wussten sie auch nicht. Keine Ahnung. Ist ihnen einfach so eingefallen? Weiß ich nicht. Haben sie noch nicht gesagt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ach, ist ein Geheimnis? Mm. Ey, mit 23 solltest du da aber so alt sein, dit deinen Eltern abzuverlangen, warum du Mirko heißt. Ja? Vielleicht ist ein dit jetzt. Ich habe mir noch nicht so Gedanken drüber gemacht. Ob die den vielleicht aus dem Katalog irgendwo haben? Nee, wa? Otto, ja, Otto Versand Hamburg. Aber ich werde garantiert mal nachfragen, glaube ich. Ja, na, frag mal nach. Ist doch interessant. Ja, vielleicht habe ich schon mal gefragt, aber ich weiß es nicht mehr. Das ist jetzt peinlich, ich weiß, aber. Ja, naja, also mir ist es nicht peinlich und dir muss es auch nicht peinlich sein, glaube ich. Ah, ich bin glücklich, dass ich mal durchgekommen bin bei dir. Das ist ja mal ein Krampf. Schön, Mirko. Ich glaube, du bist der erste Mirko, der hier durchgekommen ist. Stark. Ja, zumal der eben so viele davon nicht gibt. Da freut man sich ja dann doch schon, wenn man den Mirko in der Sendung. Dann grüße ich jetzt alle anderen Mirkos. Ja, jetzt grüßen wir alle anderen Mirken. Mirken? Mirken. Ja, Plural von Mirko ist Mirken. Na gut, machen wir Mirken draus. Mirken. Wobei, das klingt jetzt ein bisschen Mirko-verachtend, wa? Nee, ist aber nicht. Auch wenn es manchmal so klingt. So, Sirko, was hast du denn gelernt im letzten Jahr? Was dich bewogen hat, hier anzurufen? Ach, na, eigentlich wollte ich auch endlich mal durchkommen. Und was habe ich dieses Jahr gelernt? Ich finde, so direkt kann man es gar nicht sagen, weil man lernt das ganze Leben ständig dazu. Mein Lieber, jetzt komm hier nicht mit so einem allgemeinen Plätzchen. Ja, na, was Konkreteres habe ich im Augenblick garantiert nicht da. Ach, Sirko, du lässt das alle ganz schön schleifen. Ja, ich glaube auch. Ja, das finde ich nicht gut. Also wenn du was aus der Sendung mitnimmst, dann, dass es ab und an doch sinnvoll ist, sich über sich selbst Gedanken zu machen. Und vielleicht könnte man mit dem Vornamen anfangen, ja? Da tut's noch nicht weh. Okay. Wollen wir beide hoffen. Ja. Okay, tschüss, Sirko. Hm? Hallo. Ja, ja. Hallo, hier ist der Sir Henry. Grüß dich. Tag, Sir Henry. Ja, ich habe aus dem letzten Jahr oder aus heute, gestern was gelernt. Ich habe total breit geschlagen. Ich habe im Prinzip gelernt, dass ich mit meiner Gesundheit nicht so spielen sollte. Ach, beim Snowboarden voll auf die Fresse gefallen, nehme ich mal an. Nee, das wäre nicht so schlimm. Nee. Das wäre nicht so schlimm? Ey, da kann man sich den Hals abbrechen. Ja, nee, das ist. Nee, so schlimm war es noch nicht, aber ich meine, auf die Schultern bin ich zwar schon geflogen. Nee, aber ich bin anderweitig gesundheitlich ziemlich kaputt. Ich bin fies Fieber gekriegt heute und noch, ja, wie du schon angesprochen hast, Snowboarden gewesen noch. Obwohl ich eigentlich schon Fieber hatte und jetzt liege ich extrem flach. Jetzt hat es mich total hingebrettert. Du hast jetzt gewissermaßen die Gesundheit als wertvolles Gut schätzen gelernt. Ja, die habe ich im Prinzip herausgefordert und habe jetzt gemerkt, dass es doch nicht so toll war. Weil ich jetzt wahrscheinlich erstmal die nächste Woche nichts machen kann. Aber da muss ich zum Glück auch nicht zum Zivildienst gehen, das ist der einzige Vorteil. Aber im Grunde denkst du jetzt deine Gesundheit eher noch so in Kategorien von nächster Woche wieder was prima halt machen können? Ja, und noch nee. Nicht im Zusammenhang deines gesamten Lebens? Ja, sagen wir mal, auf das ganze Leben hoffe ich, dass es da keinen Einfluss hat. Also, weiß ja nie, wie es na, man weiß. Selber hat aber vielleicht auf sein ganzes Leben einen gewissen Einfluss. Ja, na sicher. Aber in Zukunft werde ich auf jeden Fall, wenn ich so irgendwas im Anflug habe, das nicht noch übertreiben und das sich dann ganzer Sicht noch. Naja, Sir Henry, wie alt warst du? War es jetzt? Ja, bist 19. Du? 19. Naja. Naja, ist nicht zu spät, glaube ich, die Erkenntnis. Naja, da wünsche ich dir auch noch eine frohe Sendung, ein gesundes neues Jahr, viele nette Anrufe. Okay, danke ich dir. Ja, tschüss. Tschüss, Sir Henry, und kurier dich schön aus. Ja, danke. Tschüss. Und hüte deine Gesundheit, wie ich meinen Augapfel. Tag, wer bist du da? Hi, die Ursula. Tag, Ursula. Mein Beitrag zum Thema heute ist, dass ich aus dem vergangenen Jahr mitnehme, gefühlsmäßig nicht mehr nur auf den Bauch zu hören. Ich habe jahrelang nach dem Verstand gelebt in einer Beziehungsgeschichte. Warte mal, vorher nochmal. Was hast du gelernt, nicht auf den Bauch zu hören? Genau. Aha. Weil nach dieser Verstandesbeziehung habe ich dann mich doch auf meinen Bauch verlassen, habe meine langjährige Beziehung beendet und dann bin ich eine andere eingegangen. Hast die Verstandesbeziehung beendet, eine Bauchbeziehung eröffnet? Genau, mit der bin ich fürchterlich auf die Fresse gefallen. Und ja, fürs kommende Jahr, denke ich, kriege ich es dann hin, Verstand und Bauch in Übereinklang zu bringen. Aber die Verstandesbeziehung ist jetzt erstmal vorbei? Jo. Aber ist denn eine Verstandesbeziehung eine Beziehung, die glücklich macht? Am Anfang ja. Wie sieht eine Verstandesbeziehung am Anfang aus? Na gut, am Anfang war da auch Liebe mit dabei, der Bauch war da auch mit dabei, das ja. Wie lange war die Verstandesbeziehung bauchmäßig unterfüttert? Also insgesamt waren es 9 Jahre und der Bauch machte eigentlich so 8 Jahre lang mit. 8 Jahre? Naja, aber da kannst du dich nicht beschweren. Und das letzte Jahr war dann eine Verstandesgeschichte? Mehr oder weniger, ja. Und was hat dein Verstand dir da gesagt? Ach, eigentlich ist er doch ganz nett. Oder? Ja, weil auch noch ein Sohn da ist und der ja. Ist ja an dem Papa hängt immer noch. Und naja, so schlecht war es ja auch nicht, wie du eben gesagt hast. Und ja, aber irgendwie hat mich das dann auch nicht mehr so. Und sag mal, ist ja das letzte Jahr, war da die andere Bauchbeziehung schon präsent? Am Anfang. Mhm. Wie am Anfang? Am Anfang des Jahres war es. Ah ja. Da kam die Bauchbeziehung. Also die Bauchbeziehung kam in die Verstandesbeziehung rein? Ja. Und hat der Verstandesbeziehung den Bauch weggenommen. Und dann blieb da nur noch Verstandesbeziehung übrig. Mhm. Und jetzt hast du eh ein Jahr Bauchbeziehung gehabt? Nö, das war relativ kurz, so weiß ich, 2-3 Monate. Und ja, und jetzt gar keine Beziehung mehr und ja, irgendwie auch ganz glücklich. Ja, und die alte Verstandesbeziehung ist da nicht zu reparieren. Der Bauch ist weg. Der Bauch ist weg. Ja? Ja. Ei, ei. Hat man keine Chance, da wieder was zu machen? Ich meine, 9 Jahre ist eine lange Zeit und 8 Jahre mit Kopf und Bauch ist ja auch nicht zu verachten. Ist eine lange Zeit, aber auch, wir verstehen uns jetzt so ganz glänzend. Wir haben neulich erst wieder so zusammengesessen, ein bisschen gequatscht miteinander und ich denke doch, so rum ist es doch richtig. Und also, da gibt's nicht so Punkte, dass dann irgendwie, ach, dass man dann so das Glitzern im Augen der anderen sieht und denkt, ach Mensch, jetzt müsste man doch umärmeln und an die Brust drücken. Ja, sicherlich. Es fehlt dann immer mal wieder, irgendjemand, der den Bauch zum Kribbeln bringt, aber weiß ich nicht. Irgendwie bin ich jetzt so freier in meinen Entscheidungen, in meinen Gefühlen und also der Idealzustand wäre wirklich, wenn denn mal wieder jemand käme, irgendwo, wo Bauch und Verstand dann übereinstimmt. Aber eigentlich meinst du ja doch letztendlich Bauch, wa? Oder sagen wir mal, deine Bauchbeziehung ist doch nicht durch den Kopf ausgehebelt worden, oder? Also diese 2-3-Monats-Beziehung. Ja, das hatte ich nur immer noch nicht vorgekriegt. was jetzt mehr regieren sollte. Na, aber da hast du dir doch nicht vom Kopf her gesagt, ach nein, Ursula, das ist nix, das lass sein. Oder? Wie ist denn die zu Ende gegangen? Ja, es war halt durch diese Bauchbeziehung, ja. Nee, ich meine die Bauchbeziehung, wie sind die zu Ende gegangen? Das war dann von der anderen Seite her. Also von meiner Seite aus ist da immer noch sehr viel, aber meinte es halt nicht so und war auch schon mal heute Abend irgendwie so mit auf Gefühlen rumtrampeln und verarscht. Sein und so, und das war das Ding. Du von ihm? Mhm. Wie hat das ausgesehen? Ja, dass er Dinge sagte, die er dann am Ende nicht so meinte oder bei ich ganz anders aufgefasst hatte, als er sie so meinte. Also ich bin jemand irgendwo, der Worten sehr viel gibt. Ich rede sehr gerne mit anderen Leuten und glaube auch, was die anderen Leute sagen. Also auch sehr leichtgläubig ja. In dem Punkt. Und ja, der andere, der, weiß ich nicht, warum er das sagte, das irgendwie so Selbstdarstellung, Selbstverherrlichung und will halt von anderen halt nur angehimmelt werden und nicht geliebt werden. So kam es mir dann am Ende vor. Ja. Und wie lange ist es jetzt vorbei? Dreiviertel Jahr. Halbes Jahr. Ah, ist ja schon eine ganze Weile, wa? Mhm. Und bist jetzt glücklich oder unglücklich? Wenn ich an den Bauch denke, unglücklich, ansonsten geht's schon wieder. Das heißt, du musst dich immer mit dem Kopf zusammenhalten. Ja. Und dem Bauch das Maul stopfen. Genau. Aber das kriegen wir auch noch hin. Klar. Ey Ursula, wünsche ich dir ein schönes nächstes Jahr. Danke dir. Ja? Dir auch. Und dass sie endlich mal reden lernen miteinander, Kopf und Bauch. Das hoffe ich. Okay, tschüss. Okay, ciao. Hi, wer bist denn du da? Hallo, du bist Bettina. Tag, Bettina. Tag. Also ich habe gelernt, dass die Schweden ein viel netteres Volk sind als die Deutschen. Ei, ist ja eine sehr pauschale Aussage. Ja. Ja, du meinst, dass auch die schwedischen Arschlöcher besser sind als deutsche Sympathlinge? Da habe ich keine Arschlöcher getroffen eigentlich. Also, nö. Wie viele Schweden gibt's? Wie viele Schweden? 4 Millionen. Ja, und wie viel kennst du? Kann ich nicht sagen. Ungefähr? Ungefähr. Auch 50. Naja, eben nicht würde eine Wahlprognose draus machen, und wollte man gelten lassen. Naja, und das Zweite, was ich gelernt habe, war, dass man früh genug am Flughafen sein sollte, um die Maschine zu kriegen. Nach Schweden? Nee, nach Schweden, von England aus, ja. Hm. Ja. Ja. Und es hat auch nicht mehr geklappt. Ist eine schöne Einsicht, die allerdings all die Leute, die nicht nach Schweden fliegen wollen, von England aus, die denen wenig weiterhelfen wird in ihrem Leben. Das kann auch noch nach Deutschland passieren oder sonst wohin. Du glaubst es nicht, aber es kann wirklich überall es passieren. Es kann passieren. Andererseits verpasst man in Deutschland ja nichts. Ist ja bevölkert von Arschlöchern. Ja, genau. Ja. Bettina, danke ich dir sehr für deinen erhellenden und durchaus lebenspraktischen Anruf, ja? Ja. Okay, tschüss. Tschüss. Hallo, wer bist denn du da? Ja, hallo? Ja, Tag. Ja, ich bin der Oliver, Tag. Du bist der Oliver, na, das wurde aber Zeit. Ja. Junger Mann, ich bin der Erfolg. Hast du mich junger Mann genannt? Na ja, das da danke ich dir aber sehr dafür. Ja, der Höflichkeit halber. Aber ich rufe ja auch mal junge Frau, wenn eine Rentnerin vor mir an der Kasse Monefa ist. Danke dir doch nicht. Gut. Ich bin ja irritiert, das Thema der Sendung ist, was man im letzten Jahr so gelernt hat, ja? Was man gelernt hat, ja. Ja. Ach Gott, Mensch, ja. Ich meine, ist schon ein Jahresrückblick. Oh Gott, der Jahresrückblick ist ja wie 95 live sozusagen. Persönlicher. Ja, aber nicht Menschen, Tiere, Sensationen und mein schönster Einkauf bei Hertie, sondern was man so für sich ganz unmittelbar gelernt hat. Was man nicht verkaufen kann und was man auch nicht kaufen kann. Oh Gott, na, was man gelernt hat, also gelernt habe ich eigentlich, dass man... Aber man muss es wirklich im letzten Jahr gelernt haben und nicht ein Jahr vorher. Ja, doch, dieses Jahr. Dieses Jahr? Ja, ja, na? Richtig. Ja, da habe ich eigentlich gelernt, dass das Einzige, worauf man so zählen kann, eigentlich doch die richtigen Freundschaften sind. Das wirst du jetzt beispielifizieren müssen. Am Beispiel. Ja. Ja, das lernt man ja nicht einfach so. Oder ich meine, sag mal, das ist ein Satz, den jeder unterschreiben würde, den jeder erzählen könnte, aber ihn zu begreifen, heißt ja doch was anderes, als ihn sagen zu können. Ja, also das lässt sich eigentlich ganz einfach sagen. Das ist natürlich, dass man immer wieder so in seinem Leben... Oliver? Sagen wir mal, ja? Sag mal nicht Mann, sag mal ich. Ja, ich. Dass ich in meinem Leben doch... immer wieder so ein paar Entscheidungen treffen muss, ne? Ja. Was man gut aus sich macht oder was man gerne lernen möchte oder die ganzen möglichen Dinge. Und das natürlich sowohl von der elterlichen Seite, die immer sehr verantwortungsvoll ist oder tut, so die Ratschläge bekommt und tu dies nicht, tu jenes nicht und man eigentlich dann immer ja nicht so richtig weiß. Und das eigentlich meine richtig guten Freunde mir dann immer gesagt hat, Junge, du hast diese Entscheidung getroffen, also mach die dann auch. Und tu das, was du für dich richtig findest. Und das hat mir gezeigt, dass man eigentlich sich auf seine Freunde immer wieder verlassen kann oder dass die einem beistehen, sagen wir mal so, wenn man das jetzt mal so übertrieben ausdrücken darf. Welche schweren Entscheidungen hattest du denn dieses Jahr zu fällen, die des Beistandes deiner Freunde bedurften? Das betraf ganz konkret die Sache, dass ich halt eine Sache studiert habe und dachte, dass die nun die eine Welt wäre, die mein Leben erfüllen sollte. Was hast du da studiert? Ich habe auf Lehramt Englisch Mathematik studiert. Ja. Ja. Und da dachte ich nun, mein Gott, das is it. Hilft den Kindern, was ja nicht schlecht ist. Das soll man ja nun nicht abwerten. Und da bin ich auch nicht so richtig glücklich mit geworden. Wie lange hast du das studiert? Ein Jahr. Davor habe ich natürlich ja was anderes studiert. Und deine Freunde raten dir, jedes Jahr was anderes zu studieren. Nee, da habe ich immer noch alleine und so und bin halt nicht so richtig glücklich geworden. Aber jetzt bin ich glücklich, das ist ja das Merkwürdige. Aha. Ja. Und wodurch bist du glücklich geworden? Dass ich mich nun für das entschieden habe, was eigentlich, sagen wir mal, jeder, naja, vielleicht nicht zweiter, aber jeder dritte deutsche Jugendliche studiert, und zwar Betriebswirtschaft. Aha. Ja, und das finde ich dann richtig gut. Und du findest das Studium selbst auch richtig gut? Ja. Dich interessiert es brennend, so in Kategorien von Nationalökonomie und so zu denken? Na, also ich denke nun ganz persönlich, denke ich nun nicht unbedingt national. Ja. Sondern es hat einen ganz persönlichen Antrieb, da ich mich nun doch entschlossen habe, meinem Vater dann irgendwann mal zu folgen. Der hat nämlich vor Jahren noch zu den alten guten Zeiten einen eigenen Betrieb gegründet und wollte mich dazu immer trimmen und ich habe das strikt abgelehnt, weil man war ja auf dem Gymnasium und hat sich mit den hohen geistlichen Sachen beschäftigt und die sollten es nur sein und jetzt bin ich wieder auf den Punkt zurückgekommen und dachte, Mensch. Und da haben die aber deine Freunde zugeraten? Ja, na, die haben dann gesagt, Junge, du bist doch nicht glücklich damit, das sehen wir doch und du machst doch das, wo du dich ganze Jahre lang gewehrt hast und mache ich das. Und was machen deine Freunde selber? Oh, meine Freunde selber, die machen solche tollen Sachen wie Medizin oder Theologie oder Germanistik, Geschichte, also eigentlich so das ganze Spektrum. Ja. Manche sind auch produktiv tätig. Ja. Und haben dann irgendwie keine Überheblichkeit gegenüber Betriebswirtschaft? Naja, sagen wir so, die allgemeinen Vorbehalte oder Vorurteile gegen dieses Fach, die blicken dann doch manchmal durch. Ja. Sind sicherlich nicht ganz unbegründet. Aber ich meine, das gibt ja ihren Worten dann erst recht Gewicht, ne? Wenn es also eine Geschichte ist, die sie selber ja nicht unbedingt machen würden, wo sie dann aber sagen, Mensch, mach du das, wenn du glücklich damit wirst, mach es. Nein, das ist ja gerade toll. Ja, nee, da staune ich ja auch drüber. Das ja, dass sie nicht sagen, ach meiner, Germanistik musst du studieren. Ja, ein bisschen Stifter lesen. Naja, aber ich meine, Germanistik ist ja auch wieder so ein Fach, das studiert ja auch fast jeder. Ja, ja, stimmt schon. Ja. Aber ich meine, ist ja schon eher ein Angeberfach als BWL, wa? Naja, also ich meine, nicht den Goethe und so. Mhm. Ja. Ich verehre ja diesen Mann, aber das schlagen sich ja so viele Leute heute rum damit und, Ja. Na, ist natürlich auch alle traurig, wenn man ständig irgendwelche Sachen macht und dann eigentlich auch nicht so richtig spielt, weiß, was man später damit anfangen soll. Ja, ich meine, landet ja nicht jeder beim Radio. Ja, hat ja auch nicht jeder Germanistik studiert. Ja. Ja. Nicht mal die, die beim Radio landen. Was hat denn dein Vater für einen Betrieb gegründet? Ach Gott, wir müssen ja hier keine Schleichwerbung machen. Nee, aber ist ja interessant. Also ich meine, ich hab ja nur keinen Vater, der einen Betrieb hätte. Nee? Nee, aber ich stelle mir das immer vor, wie das ist, wenn man einen Vater hat, der einen Betrieb hat. Und was das dann für eine Fabrik ist. Naja, nun kann man ja Betrieb nicht gleich mit Fabrik definieren. Also ich bin nicht der Vater von Herrn Daimler. Ja, nee, der Sohn meinst du. Ja, der Sohn, ja. Ja. Nee, aber was ist denn das für eine Firma? Ach, das ist eine ganz kleine Schleiferei und Baumaschinenhandel. Quatsch, wenn ich dazwischen. Dein Freund, wa? Ja, mein Freund, der... Ja, lieber Freund, Freunde müssen auch mal schweigen können, ja? Nicht nur immer gute Ratschläge geben. Das war immer schwer, aber... Ja. Ja, das ist halt so eine kleine Schleiferei, so ein Dienstleistungsbetrieb halt. Ach, was schleift ihr denn da? Na, alles. Angefangen von Zahnstocher bis hin zu Kreissägen. Zahnstocher? Die kleinen Holzzahnstocher? Nee. Ja, nee, die sind dann... Die spitzt ihr an? Ja, genau, diese... Ach, da kommen dann so eine kleinen Hölzchen raus? Ja, richtig. Und aber auch Kreissägen? Manchmal sind sie richtig aus Edelstahl oder permutiert oder aus Gold. Ah ja. Vom Feinsten. Und ist das, sag mal, wann hat er die gegründet? Oh Gott. Seit wann hebst du die Firma? Aber schon, da warst du schon noch richtig so ein kleiner Bengel. Ja, also da war ein kleiner Bengel. Also wie alt will ich da gewesen sein? So 14 ungefähr, ja. Ach so, also schon nicht mehr so, dass man dann noch in der Werkstatt rumstrolcht und hier mal einen Zahnstocher klaut und da mal eine Kreissäge? Nee, man wusste schon, dass es ein Zahnstocher ist und wie das alles zusammenhängt. Ja. Nee, ach Gott, das war 86. Ja. Und so, dass du jetzt auch davon aussiehst, irgendwann wirst du mal die Firma übernehmen. Naja, davon muss man ja aussehen, sonst würde ich ja, wie gesagt, jetzt nicht die Sache tun, die ich mache. Ja. Und freust du dich da auch schon ein bisschen drauf? Findest du dann gut? Naja, so und jetzt, man hat so die allgemeine Vorfreude. Ja. Und aber so ein Generationswechsel in so einem Betrieb ist doch auch ein schwieriges Unterfangen, oder? Dein Vater wird doch wahrscheinlich noch, sagen wir mal, die nächsten 15, 20 Jahre da in der Firma rumdödeln, oder nicht? Das hoffe ich. Also nicht, dass er rumdödelt. Ja, nee, aber ich meine, sein zu machen. Ja. Und dann aber ewig der Juniorchef sein. Wie alt bist du jetzt? 24. Sagen wir einfach mal 20 Jahre. Dann würdest du in 20 Jahren mit 44 die Firma übernehmen. Jetzt sind doch die Männer im besten Alter. Ja, nun stell dir mal aber vor, die schweren Jahre von, sagen wir mal, 37 bis 43. Ja. Ist doch bitter, oder? Naja, nun... Der Alte tritt und tritt nicht ab und du bist jetzt 42, alle machen sie einen Knicks, wenn sie dir auf dem Yang begegnen und du bist aber trotzdem immer noch nicht richtig da? Ach naja, da guckt man sich irgendeinen Hollywood-Reißer an und dann weiß man, wie man die Alten wegkriegt. Nee, ich meine das schon ernst. Du meinst es ernst? Ich meine das jetzt ernst. Ja, ach... Ja? Also sagen wir mal so, jetzt studieren ist ja okay, wenn man dann fertig ist, wie lange brauchst du noch, sagen wir mal 4-5 Jahre? Ja? Ja, und dann so 2-3 Jahre rumschnuppern und das alles mal und so zack, dann aber mit irgendwie 33 loslegen. Da geht's dann los, ja. Ja, ist aber nicht. Na ja, aber der sitzt noch 10 Jahre da auf seinem Sessel. Na kann er ja auch. Ich meine, entweder, man weiß ja nicht, vielleicht haben wir dann irgendwann, dann sind wir auch die Nummer 1 der Nation, ja. Aber davon darf man ja nicht ausgehen. Der so, dass du dann Vertriebschef für Europa und Übersee würdest. Genau, so sieht's aus. Ja. Ja. Nee, ach, naja, entweder da wird dann irgendwie irgendwo erstmal irgendwo anders drin geschnuppert, um halt zu kennenzulernen, wie das denn nun eigentlich abläuft, so richtig im Leben, ne? Nicht nur so auf der Studienbank, und wird dann irgendwie dahin gegangen, oder man, ja, man versucht sich dann irgendwie mit dem alten Herrn zu arrangieren. Ja. Das muss man dann immer machen, aber, jo. Also ich sehe da eigentlich keine Probleme. Erstmal muss man mit dem Studium fertig werden und dann sieht man, ob man nun derjenige welcher ist oder nicht. Sag mal, was mich uninteressieren würde, wenn man jetzt so eine Firma hat oder möglicherweise bald irgendwie hat, wenn man die jetzt auf dem Plauz verkaufen würde, würde man da wahrscheinlich eine Menge Geld kriegen, oder? Das hängt ja von der Größe der Firma ab. Ja, nehmen wir mal an. Aber sag mal so, wäre doch wahrscheinlich, also muss jetzt keine Summe sagen, aber wäre doch schon mal richtiger Kantengeld, oder? Naja, also... Wenn man es so in einem guten Jahr verkauft. Ja, das würde dann aber auf jeden Fall nicht reichen, dass ich zur Rente gut leben könnte. Nee? Nee. Ah das ja. Nicht. Ja, also insofern muss man dann schon doch auf jeden Fall weiter knuffen. Na, man muss weiter knuffen, aber du musst ja sehen, die Firma ist ja nicht in den alten, sondern in den neuen Bundesländern. Ja. Ja. Und da muss man schon ein bisschen was tun. Noch. Ja. Ja. Also so ein bisschen Pioniergeist sozusagen. Ist ja nicht schlecht. Ja. Den Leuten erstmal den Umgang mit Zahnstochern beibringen. Zahnstochern, ja. Gut. Mann, dann danke ich dir für deinen Anruf. Ich danke dir, dass ich durchgekommen wurde. Das war übrigens das erste Mal, dass ich ihn angerufen habe. Überhaupt. Ach, sehr schön. Und dafür war da aber gleich ein richtig nettes Gespräch. Hast dich hoffentlich in deiner Entscheidung durch meine Fragen nicht kirre machen lassen. Nee. Sondern gut, also ich lausche dir zwar immer angespannt. Nee, hat mich ja auch echt interessiert. Ja. Übrigens muss ich dir noch schöne Grüße von meinem Freund Clemens bestellen. Der hat dich nämlich mal im Saturn getroffen. Ah gut, dann grüß ihn zurück. Ja. Okay. Okay, tschüss. Tschüss. Grüß deinen Freund da. Ja. Der kann, jetzt kann er wieder reden, sag ich. Jetzt kann er wieder reden, sag ich. Ja, danke, dir auch. Tschüss. So, Kinder, denn jetzt nochmal wieder ein bisschen Musik. Mit der Empfehlung verbunden sich die Platte von Fanny van Dunn. Club Songs heißt sie. Unbedingt zuzulegen. Jetzt ein ganz, ganz, ganz, ganz, ganz schöner Song. Hauptstadt der Gefühle. Eine Frau fährt durch die Hauptstadt der Gefühle. Ihr Auto ist nicht mehr ganz neu, doch sie kommt gut voran. Ihre Haut ist makellos, soweit man sehen kann. Und vor dem Hotel Venus hält sie an. Ein Mann fährt durch die Hauptstadt der Gefühle. Aber fahren ist zu viel gesagt, er steckt in einem Stau. Er schaut die ganze Zeit nervös auf seine Uhr. Und alle Ampeln stehen auf Blau. Die Nacht fällt auf die Hauptstadt der Gefühle. Musik erklingt, die Lichter gehen an. Es ist ein Kommen und Gehen, ein Verstehen und nichts Verstehen. Und hier und da hörst du Goodbye, auf Wiedersehen. Eine Frau fährt durch die Hauptstadt der Gefühle. Sie weint am Steuer, dicke Tränen, aber höchstens 10. Sie weiß, es ist gefährlich auf den Straßen. Wenn es regnet, hört die Scheibenwischer gehen. Eine Frau fährt durch die Hauptstadt der Gefühle. Sie denkt, wenn ich zu Hause bin, leg ich mich hin. Dann denke ich an gar nichts oder an etwas, das nicht weh tut. Die letzte Träne tropft von ihrem Kinn. Die Nacht fällt auf die Hauptstadt der Gefühle. Musik erklingt, die Lichter gehen an. Es ist ein Kommen und Gehen, ein Verstehen und nichts Verstehen. Und hier und da hörst du Goodbye, auf Wiedersehen. Und der Hass ist ein Container, aus dem alle naschen. Viele Augen sagen, hier wird jeder satt. Und die Liebe ist ein nasses Nest, das niemand mehr verlässt, der keine Heimat hat. Die Nacht fällt auf die Hauptstadt der Gefühle. Musik erklingt, die Lichter gehen an. Es ist ein Kommen und Gehen, ein Verstehen und nichts Verstehen. Und hier und da hörst du Goodbye, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Fanny van Dan. Hi, was ist denn das hier? Die Platte war, der Song war aber komisch zu Ende. Tag, wer bist denn du? Ja, Marhaba. Wie bitte? Ich versuchte dich gerade auf Arabisch zu grüßen. Ja, ist dir nicht gelungen, wie du gemerkt hast. Ja, du hast es nicht verstanden. Ja? Hey, grüß. Ja, das gehört ja aber auch dazu, verstanden zu werden, ja, oder? Genau. Ja, das geht mir auch immer so. Uh-huh. Ich sage oft so schöne Sachen und die werden nicht verstanden. Stimmt. Wer bist denn du? Ja, ich bin der Alex. Tag, Alex. Ja. Wieso hast du jetzt überlegen müssen? Weil du so einen blöden Nachnamen hast, ja? Ja, weil ich... Anderplatz. Was? Nee, ist schon... Nee, weil ich eigentlich auch Alex heißen muss. Mir ist jetzt ein Schreck der Name in die Geschichte eingefallen. Du hast Situationen, in der dir dein Name nicht einfällt? Ja, das ist jetzt so ein Schreck gewesen und so, weil du mich auch Arabisch nicht verstanden hast, weil ich jetzt sonst immer meine Gespräche in Arabisch führe, aber... Wieso führst du deine Gespräche immer in Arabisch? Bist du da nicht ein bisschen einsam und alleine? Naja, ich muss lernen, weißt du? Wenn ich jetzt nächstes Jahr so ein arabisches Land gehe oder so, dann muss ich Arabisch können und von daher muss ich, also spreche ich mit mir selber meistens Arabisch. Also ich bin da schon immer alleine, dann, wenn ich jetzt mit jemandem spreche. Also ja, aber rennen denn hier, sagen wir mal, hier in der Gegend nicht genug so Araber rum, mit denen man auch richtig reden könnte? Naja, dazu kann ich ja auch nicht zu gut sprechen. Also ich kann immer nur Schimpfwörter, es sind im Prinzip immer 20 Wörter, die ich mir an den Kopf knallen im Spiegel und... Von daher... Ich bin dir sehr dankbar, dass du mich nicht mit einem Schimpfwort begrüßt hast, wobei sicher bin ich nee, mir nee, nicht. Nee, Marhaba heißt richtig willkommen, also nee, willkommen sagt der andere, aber ich sage so, sei gegrüßt. Ja. So heißt das. Ah ja. Und was willst du da machen in dem noch ungenannt sein wollenden arabischen Land? Terroristischen Aktivitäten nachgehen? Nee. Die Zeiten sind vorbei. Genau. Nee, was will ich da machen? Also das weiß ich auch nicht ganz genau, weil das geht um so eine... Ich habe keine Lust, zur Armee zu gehen, also zur Bundeswehr, und von daher kann ich da einen Zivilersatzdienst leisten und den will ich eben da ableisten, da unten in Israel. Ja. Genau, und das ist da so mein Grund, warum ich da nicht. Ist Israel nicht gerade in der klassischen arabischen Länder? Nee, ich meine ja auch, ist ja, da gibt es ja Araber und Juden, ja, und da gibt es ja auch so Westbank und Palästina. Ja. Und von daher ist da so, weil ich da ein paar Araber kenne, sage ich immer, dann gehe ich unten ins arabische Land, da nach Palästina. Gut, soweit so Alex. Jetzt ist die Frage, was du denn im letzten Jahr wirklich gelernt hast, außer arabische Schimpfwörter. Nee, also gelernt habe ich zum Beispiel, dass ich nie mehr Weihnachtsmann spielen werde. Also ich wollte was Gute tun in diesem Jahr? Weihnachtsmann spielen, aber es ist richtig in die Hose gegangen, war. Au. Ja, richtig böse. Ich wollte nämlich, also hat mich jemand gefragt, war, ob ich nicht für kleine Kinder so Weihnachtsmann spielen kann. Und ich ziehe mich richtig um, ne, und versuche dann artigen Weihnachtsmann oder so Gremien Weihnachtsmann vorzuspielen. Aber ein Palästinensertuch um die Birne gewickelt. Nee, das habe ich nicht gemacht. Also ich musste das schon so machen, dass der kleine Junge denkt, ich bin ein richtiger deutscher Weihnachtsmann, ein europäischer Weihnachtsmann. Ja. Naja, und ich gehe dann so hin und kommt dann die Mutti und alle so, weil ich klingel dann, und der kleine Junge, war so ein Junge, war, der war schon ganz aufgeregt, und ich hatte dann so einen Sack mit Weihnachtsgeschenken da für den kleinen Jungen. Ja, und dann gehst du vor ihn hin und war mir noch gar nicht so richtig, also war noch nicht so selbstsicher und bin wahrscheinlich ein bisschen gewankt, weil die Stiefel auch ein bisschen zu groß waren, und jeder so hin, und dann sag ich zu ihm so, bist du dann auch schön artig gewesen, und guck immer so ein bisschen ängstlich zur Mutter, ob ich alles richtig mache. Und der kleine Junge hat sich richtig verarscht gefühlt, weil er dachte so, ungefähr, hält mir endlich die Geschenke her, und das hat irgendwie gar nicht so einen Spaß gemacht, und da habe ich eben gelernt, dass ich nie wieder Weihnachtsmann spielen werde. Was, der hat gesagt, gib jetzt aber mal die Geschenke her, der hat dich überhaupt nicht ernst genommen? Naja, der hat einfach keine Dichte gesagt, der hat die Sachen, Gedicht kann ich nicht, beziehungsweise dann habe ich ihm gesagt, ja komm, sag mal jetzt, also ich habe mir richtig böse gesagt, na, du willst doch wohl keine Route von mir geschenkt bekommen haben und so. Und dann hat er gesagt, na gut, und so, und dann hat er Larifari so eine Dicht vorher gesagt, was ich auch konnte als Weihnachtsmann, so, ja. Und naja, dann habe ich die Geschenke rausgerückt. Hey, als Weihnachtsmann muss man cool sein, dann nimmt man den Sack und geht wieder. Ja, ich dachte mir, im Nachhinein, sag ich dir, im Nachhinein, ja, habe ich auch gedacht. Aber ich war so schockiert, weil die Mutter auch immer so, als ob die noch mehr erwartet hätte, hat so komisch geguckt, ja, und also das war irgendwie so gar nicht so mein Ding. Und ach, ich bin jetzt richtig so auf dem Anti-Weihnachtsmann-Trip. Also, oder ich bedauere mal die Leute da, die jetzt Weihnachtsmann spielen müssen, vor so kleinen Kindern, die überhaupt keinen Respekt mehr vom Weihnachtsmann haben, der ist richtig verloren gegangen in dieser Zeit, wa? Ja. Naja, Mensch, kannst du aufatmen. Weihnachten ist seit 20 Minuten vorbei, wa? Ja, nee, das stimmt ja schon. Ich meine nur generell, ja, also, tun wir echt schon. Naja, die Weihnachtsmänner leid, die im nächsten Jahr wieder hier losstapfen, den kleinen Kindern eine Freude machen wollen oder den Müttern, aber die Kinder nehmen das überhaupt nicht mehr ernst, wa? Also wer glaubt denn heute schon noch einen Weihnachtsmann? Wie alt war denn der Bengel? Der war 5 Jahre alt. Mensch, 5 Jahre. Und ist doch nicht so, dass er dich erkannt hätte. Nee, der kannte mich ja gar nicht. Weil ja die Mutter, die kannte mich ja nur. Ei. Ja, also wir haben auch mit richtig weißem Bart und ich hab da ein super Kostüm gekriegt. Ich sah wirklich aus wie der Weihnachtsmann. Ich hatte noch so ein Zweig von einer Tanne und ich sah richtig grießcremig aus, ja, hab die Sicht noch versucht so zu verkneifen und wie man ihn liebt, den Weihnachtsmann, ja. Aber das, ich hab mich im Nachhinein, ich hab fast geheult, war, weil der kleine Junge sich über die Schenke hergemacht hat und mich dann überhaupt nicht mehr beachtet hat und so. Naja. Ach Mensch, cool, Alex, ja, da müssen wir durch. Wir müssen da nicht alle durch, aber ein paar müssen durch und du bist jetzt wieder Weihnachtsmann spielen. Nee, nie wieder. Okay, ich danke dir für deinen Anruf. Ja? Ja, tschüss. Tschüss. Hi, wer bist denn du? Hallo? Hallo? Da fehlt noch einer, oder? Hallo? Hallo. Na, wir waren noch nicht fertig mit dem Wählen, hä? Doch. Aber? Du bist ja lustig. Ja, ne? Total. Kann auch anders wählen. Ja. Könnte ich mich richtig auch scheckig drüber lachen, so, ja. Warum machst du das denn nicht? Ja, frag mich in der Minute hoch. Ich habe ja noch eine ganz andere Frage, die ich mir stelle. Welche denn? Warum ich nicht einfach Schluss mache? Ich finde, ich muss ja nicht beantworten, warum ich nicht einfach Schluss mache. Manchmal muss man auch so Entscheidungen aus dem Bauch herausfällen und sagen einfach, jetzt macht man mal Schluss. Das hätte verstandesmäßig, wäre das kein schönes Gespräch geworden. Also ist es bauchmäßig, hat es ein schnelles Ende gefunden. Tag, wer bist denn du da? Ja, Tag, hier ist der Clemens. Tag, Clemens. Ich wollte mich eigentlich nochmal auf den Anruf beziehen, der praktisch vor dem war, der eben war. Ja, und und nicht mal der, sondern der davor war, also der Herr, der da die Schleiferei hatte von seinem Vater. Ja, richtig, der jetzt BWL studiert. Genau, ja. Auf Zuraten seiner Freunde. Auf jeden Fall. Und ich wollte mich eigentlich mal dafür aussprechen, dass es manchmal auch nicht schlecht ist, obwohl Freunde sagen, mach das nicht, Junge und so, und das ist nicht gut, was du machst, dass es doch richtig sein kann, wenn man sich selber durchsetzt. Das war nicht bei mir so. Aha, naja, das war ja bei ihm eine andere Situation. Also die Frage war ja, was hat man gelernt in diesem Jahr? Und ist immer noch die Frage, was habt ihr so gelernt in diesem Jahr? Also und er hat einfach gelernt, auf den Rat seiner Freunde zu hören, weil er selber ja offensichtlich in der Situation war, eine Sache im Macht zu haben, von der er zwar dachte, dass das richtig und geil und toll wäre, mit der er dann aber doch eigentlich unglücklich war. Und die haben es mit der Distanz dann scheinbar doch erkannt, dass es ihm damit nicht so gut geht und dass er doch einfach dit machen soll, was nahe liegt. Ja, und bei mir war es ganz genau umgedreht, dass die Freunde gesagt haben, Junge, studier nicht Medizin und mach nicht das, was dein Vater macht, sondern da steht bloß der Vater dahinter. Ja. Und ich habe eigentlich schon zu DDR-Zeiten gesagt, ich möchte das machen. Konnte aber dadurch, dass ich mein Abitur nicht so gebaut habe, wie es, oder ich konnte mein Abitur gar nicht bauen, sondern habe einfach einen zu schlechten Durchschnitt in der POS gehabt, habe dann was anderes gemacht, habe dann nach der Wende noch Abitur gemacht, habe dann immer noch gesagt, ich will Medizin studieren. Und die haben immer noch gesagt, nee, Junge, und da dein Vater und so. Und dann habe ich mich aber dieses Jahr durchgesetzt. Und da habe ich, das habe ich dieses Jahr gelernt, dass es manchmal auch nicht verkehrt ist, über Jahre hinweg seinen eigenen Willen durchzusetzen oder sein Ziel zu verfolgen. Und, ist es jetzt bloß Willen durchsetzen oder Ziel verfolgen? Also ich meine, woran merkt man denn oder an welchen Punkten würdest du festmachen, dann eben nicht auf den Rat deiner Freunde zu hören? Das würde ich daran festmachen, als dass ich jetzt relativ erfolgreich schon einige Testate im Präparierkurs bestanden habe. Also wie gesagt Medizin und bin doch ziemlich stolz darauf, wenn Freunde, die ich jetzt von damals noch kenne, die gesagt haben, nee, mach das nicht, wenn die sagen, was machst du jetzt? Ja, ich studiere jetzt doch Medizin und bin in der Sache, also es macht Spaß und bin in der Sache auch engagiert und so, die dann sagen, Mensch, Meier, das hätten wir nicht gedacht, aber wenn du sagst, das ist dein Ding, dann mach's jetzt doch. Also ja, praktisch die Wende in den Köpfen meiner Freunde, die immer gesagt haben, das machst du ja bloß, weil dein Vater das gesagt hat. Ja. Was machen die denn selber? Wie bitte? Was machen die denn selber, deine Freunde? Ja, zum Beispiel studieren sie BWL. Ja, ja. Ja, und wollen nicht, dass noch jemand anderes was Praktisches studiert. Ja, hätten, die hätten es lieber gesehen, wenn du Theaterwissenschaft gemacht hättest. Ja, was aber leider eine ziemlich brotlose Kunst ist, ja, habe ich mir sagen lassen. Also, ja, unter Umständen. So erfolgreich wie du, der dann ab und zu an der Volksbühne mal... Na, ich habe ja auch nicht Theaterwissenschaft studiert. Nee, das reicht ja auch immer, ins Theater zu gehen. Also mir jedenfalls. Man muss ja nicht selber Theater machen. Ja, da hast du wohl recht. Ja, mir reicht es ja auch ab und an zum Arzt zu gehen. Da muss ich ja nicht selber Arzt sein. Ja. Gut, aber du bist jetzt zufrieden mit deinem Studium und macht dir Spaß. Auf jeden Fall, ja. Also es macht Spaß und ich habe neue Leute kennengelernt und es ist toll. Ach, und die alten Freunde gibt's ja nicht mehr? Doch, auf jeden Fall. Der sitzt ja gerade neben mir. Also einer meiner alten Freunde, der BWL studiert zum Beispiel. Aber es ist jetzt nicht so, dass du jetzt den Ratschlägen deiner Freunde misstraust. Auf keinen Fall. Also der Freund, der jetzt neben mir sitzt und sich eine Zigarette dreht und... Mensch, und in Anwesenheit eines Mediziners. Ja, und BWL studiert. Ja. Das war einer der wenigen Freunde, die gesagt haben, Junge, mach deinen Stiefel, mach das, was du dir immer vorgenommen hast. Und der fand es eigentlich immer gut. Ah ja, und die anderen Freundschaften sind die jetzt... sind daran teilweise zerbrochen. Also nicht unbedingt an meinem Berufswunsch, aber teilweise daran zerbrochen, als dass ich die Lokalität gewechselt habe, mich von Potsdam wieder nach Berlin zurückgekehrt bin. Ah, ja. Und von daher der gemeinsame Lebensweg, obwohl wir ja nicht weit voneinander entfernt wohnen. Mm, das stimmt schon. Aber gesagt haben, tja, also du bist jetzt wieder in Berlin und studierst sowas Abgehobenes und du willst ja bloß mal viel verdienen und so. Und nee, und jetzt können wir nicht mehr und jetzt wollen wir nicht mehr. Und hast du nicht gesehen, sind die Freundschaften weg. Also, ach, das ist aber auch ein blödes, das hört man ja nicht. Ja, willst nur viel verdienen, ist ja irgendwie ein Scheißspruch, oder? Wirklich ein Scheißspruch. Also zumal man ja wirklich Medizin studiert, um Menschen zu helfen. Ja. Ach ne, ich meine, wenn so wirklich ein Punkt ist, wo einem das Studium Spaß macht und wo man sich darauf freut, irgendwie in dem Beruf dann arbeiten zu können, ist es ja irgendwie Blödsinn, irgendwelche blöden Vorurteile da hochzuholen. Und so, der wird deswegen irgendwie Zahnarzt, weil er irgendwie fette Knete haben. Ja, ich meine, ich gebe zu, dass der schnöde Mammon da vielleicht in ferner Zukunft vielleicht mal eine gewisse Rolle spielt bei dieser ganzen Sache, aber in erster Linie war es doch eher so, wie gesagt, der Wunsch war schon zu DDR-Zeiten und da hat man als Arzt auch nicht unbedingt die Welt verdient, also wirklich ein Ingenieur oder so hat genau dasselbe verdient und von daher, also lasse ich dieses Argument nicht gelten von Leuten, die sagen, das macht ja bloß wegen der Kohle oder so. Ja, okay, ich danke dir für deinen Anruf. Ich danke auch sehr. Ja? Ja, schönen Abend noch und guten Rutsch. Ja, dir auch. Tschüss. Dann hören wir jetzt noch ein bisschen Tokotronic in der ganz großen Songs von ihrer Digitales Besserplatte, dann kommen die Nachrichten und dann geht's irgendwie weiter. Zum Bahnhof in der sogenannten Frühlingszeit. Sag Hallo zu einem Fremden, der einem Zug entsteigt. Lad ihn ein zur Cola im Imbiss gegen. Vielleicht hat er Probleme und möchte reden. Wahrscheinlich hat er da keine Zeit. Dem Fahrrad in ein anderes Stadtgebiet. Sag Hallo zu einem Mädchen, das dich erstmal übersieht. Lade sie zum Eis ein, statt Stracciatella oder Nuss. Vielleicht betritt sie gestern um 2:30 habe ich noch ein Lied gemacht und ich rufe eine Freundin an mitten in der Nacht und ich singe es ihr durchs Telefon und es sagt, ich liebe dich. Kurz bevor ich auflege, schäme ich mich. Wahrscheinlich hat sie gar keine Zeit. Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit. Wahrscheinlich hat sie gar keine Zeit. Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit. Das war Tokotronic. Jetzt ist es 0 Uhr 31, fast 32. Fritz Kurzinfo. Truppenentflechtung. Die Truppen der bosnischen Regierung und der Serben haben sich vertragsgemäß von strategisch wichtigen Stellungen rund um Sarajevo zurückgezogen. Etwa 400 französische Soldaten nahmen Pufferpositionen zwischen den Kriegsparteien ein. Regierungsbündnis. In der Türkei zeichnet sich nach Sondierungsgesprächen der bisherigen Ministerpräsidentin Çiller die Bildung einer Drei-Parteien-Koalition ab. Hilfe. Zum ersten Mal seit den Kämpfen um Gudermes hat gestern ein Lebensmittelkonvoi des Internationalen Roten Kreuzes die zweitgrößte tschetschenische Stadt erreicht. Bittere Pille. Der Leverkusener Chemie- und Pharmakonzern Bayer AG will in Deutschland rund 1000 Arbeitsplätze streichen. Man müsse die internationale Wettbewerbsfähigkeit sichern, sagte der Vorstandsvorsitzende Schneider zur Begründung. Beim Finalturnier um den Eishockey-Europacup hat der deutsche Meister sein erstes Spiel gewonnen. Die Kölner Haie besiegten am Abend in eigener Halle Dynamo Moskau mit 4:1. Wetter. Nachts minus 5 bis minus 10 Grad, am Tag nach örtlichem Nebel meist heiter, nur noch vereinzelt Schneeschauer und Höchstwerte minus 6 bis minus 2 Grad. Verkehr. A11 von Rijeck-Schwanebeck bis Anschlussstelle Pfingstberg, Ausfall der Notrufsäulen in beiden Fahrtrichtungen und Berlin-Prenzlauer Berg, Danziger Straße zwischen Schönhauser Allee und Schliemannstraße Vollsperrung, Straßenbahnverkehr unterbrochen, Grund ein Feuerwehreinsatz. Vielen Dank, das war ein Fritz Kurzinfo. Hochcharmant vorlesen von Moshe Rari. Er lässt die Liebe regieren. Er sagt, Rock'n'Roll sei tot. Wollt ihr ihm trotzdem folgen? Lenny Kravitz, live in Berlin. Dienstag, 5. März in der Arena. Präsentiert von Fritz. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Eine knappe halbe Stunde, Kinder. Gebt euch Mühe. Jetzt geht's um die Wurst. 0331 für Potsdam. 7481110 ist die Telefonnummer hier. Johnny war ein Butterkeks. Er glaubte an die Liebe. Doch er wurde aufgegessen. Das tat weh. Heidi war ein Wohnmobil. Sie wollte in die Berge. Aber ihre Eigentümer fuhren an die See. Die Dinge sind verzweifelt, das Leben ist nicht fein. Ein Keks kann nicht weinen und ein Wohnmobil nicht schreien. Die Sachen sagen leise, seid bitte fair. Sonst hauen wir alle ab und euer Leben wird sehr schwer. Tausend Dinge brauchen Liebe. Tausend Dinge wollen glücklich sein. Tausend Dinge sagen, bitten könnt ihr viel. vielleicht einmal aufmerksam sein. Toni war ein Küchenmesser, wollte niemand wehtun, doch er musste schneiden, bis er daran zerbrach. Helga war ein Telefon, sie fand Gespräche eklig. Könnt ihr ahnen, wie sie litt, wenn jemand lange sprach? Billy war ein Tesafilm, er wollte nicht mehr kleben. Niemand riss den Zettel ab, der so an ihm hing. Renate war ein Kaugummi, sie hatte Angst vor Zähnen. Sie wurde hart wie Stein, klar, dass da was kaputt ging. Die Dinge sind verzweifelt, das Leben ist nicht fein. Ein Keks kann nicht weinen und ein Wohnmobil nicht schreien. Die Sachen sagen leise, seid bitte fair, sonst hauen wir alle ab und euer Leben wird sehr schwer. Tausend Dinge brauchen Liebe, tausend Dinge wollen glücklich sein. Tausend Dinge sagen bitte, könnt ihr vielleicht einmal aufmerksam sein. Fanny van Dunn, ich werde auch euch gegenüber mir Mühe geben, aufmerksam zu sein. Tag, wer bist denn du? Hallo. Ja, hallo? Christian. Tag, Christian. Ja, genau. Ich probiere schon seit Stunden hier anzurufen, wisst ihr? Na, länger als 2,5 Stunden wird es ja nicht sein, oder? Hä? Wenn du länger als 2,5 Stunden versuchst? Nee, ja, länger. Nicht ganz okay. Gut, ja. Okay. Aber ich probiere schon die ganze Zeit. Ja. Ich wollte eigentlich kurz drüber sprechen, wisst ihr? Was du im letzten Jahr gelernt hast. Ja, genau. Prima. Ich habe gelernt, dass ich, zu dieser Jahreszeit die Jacke zuzumachen, wenn ich runtergehe, wisst ihr? Ich habe mir irgendwas eingefangen, wisst ihr das? Ja, das ist ja schön, wenn man das bereits im 10. Lebensjahr selber erfährt. Da habe ich mich irgendwie scheiße gefühlt, wisst ihr? Ja, das. Mhm. Ja, und eine Mütze hast du auch vergessen, oder? Nee, du hast. Ja, es hat auch voll am Kopf vorbeigepfiffen, kann das sein? Das kann gut möglich sein, ja. Ja, ja, da muss man aufpassen. Ja, genau. Ne? Mhm. Gut, danke ich dir sehr für deinen praktischen Hinweis. Super, das war ein Anruf, wie ich mir wünsche. Tag, wer bist du da? Hallo? Hm? Hi? Hallo, hallo? Hallo? Ja? Kuttner? Ja? Hier ist Ulf. Ja, Ulf! Ja, ich wollte dir erstmal danken. Das ist schön. Wir haben uns das letzte Mal unterhalten, du hast mir wirklich geholfen. Und ich finde es echt toll, dass es jemand gibt, mit dem man sich über alles unterhalten kann, wa? Ja. Ja? So, nun wollte ich erstmal erzählen, was ich gelernt habe im letzten Jahr, wa? Ja. Denn ich habe nämlich durch einen ganz dummen Zufall meine ganzen Kumpels verloren und meine Freundin, wa? Ja, jetzt musst du aber den dummen Zufall musst du ja schon mal beschreiben, wie man all seine Kumpels und seine Freundin auf einen Schlag verlieren kann. Also, naja, ich war mit einer Frau zusammen gewesen, wisst ihr? Und... Ja, das klingt ja schon gleich wie ein dummer Zufall. Ja, eine Frau klingt ja gleich nach dummem Zufall. Ja, kannst du laut sagen, nee. Und da haben wir uns getrennt, weißt du? Und mein bester Kumpel, mit dem wir so 8 Jahre zusammen waren... Mhm. Der lässt mich jetzt neuerdings immer sitzen, wisst ihr? Also wir gehen nicht mehr regelmäßig weg auf Disco oder in eine Kneipe, wisst ihr? Ja. Und jetzt hängt er natürlich mit meiner Ex-Freundin zusammen und der verrät mich immer so, wisst ihr? Und hinterjät mich, sagen wir mal so. Ja. Und jetzt hat er natürlich so geplaudert, dass sie mich alle nicht mehr leiden können und mich schlecht gemacht, wisst ihr? Und jetzt denken sie alle, dass ich der absolute Spinner bin und so. Ja. Und deswegen keiner mehr was wissen und so, wisst ihr? Und nun... wollte ich sagen, dass man seinen besten Kumpel irgendwann doch mal verlieren kann, ist er? Ach, das hast du gelernt. Du hast bis dahin gedacht, den hast du jetzt fürs Leben abonniert. Genau, ihn alt erzählt. Wir sind immer weggegangen in der Kneipe und so, weißt du, über Frauen uns unterhalten ja. Und so. Da habe ich immer gedacht, den kannst du vertrauen und richtig super und so, weißt du. Ja, und das Problem ist jetzt gewesen. Für dich, das Problem für dich ist jetzt aber sein Verrat. Genau, dass ja? Er mich total ausspielt und nur durch mich, also jetzt sich in die Clique reingedrängt. Ja, sag mal, aber andersrum, hast du nicht auch überlegt, dass du vielleicht ganz schön Dreck erzählt haben musst, wenn er einfach das, was du erzählt hast, weitererzählt und das alle ringsrum kaputt macht? Nee, Dreck erzählt nicht. Nee, also ich erzähle ja keinen Dreck, verstehst du? Ja, ich habe es jetzt ein bisschen rüde formuliert, aber ja, ich meine, die Überlegung ist ja vielleicht doch schon da, dass man möglicherweise ziemlich unüberlegten, blöden Schrott erzählt. Gut, unter der Maßgabe ist ein Freund, der wird es nicht weiter erzählen, aber dass man vielleicht Sachen erzählt, für die man sich eigentlich schämen sollte und die man so ja, nicht also, erzählen sollte. Wenn du das meinst, was mit Frauen abläuft, so natürlich nicht. Ja, also das bleibt natürlich für jeden selber. Aber nee, ich meine ja bloß allgemein, wenn man erzählt, ja, was ist ich, gehen da und dahin und so, wisst ihr. Und dann hat er erzählt, ja, der dreht jetzt völlig frei, der geht jetzt alleine weg und hat auch keinen Bock mehr, so, wisst ihr? Ja. Und das liegt, dann haben wir uns immer noch getroffen. Gut. Und dann auf einmal, weiß nicht, dann ist der Kontakt abgebrochen zu den ganzen anderen Leuten, wisst ihr? Mhm. Und die haben dann gesagt, ja, naja, warum hast du denn mit deiner Freundin Schluss gemacht und so? Und dann erzählen sie, ja, komm doch wieder mit deiner Freundin zusammen und so, wisst ihr? Ja, jetzt hast du also gelernt, dass man seinen besten Freund verlieren kann. Was ja. hat denn das für eine Bedeutung für dich? Also wenn du jetzt wieder einen Freund gewinnst, dass du dem ja. nicht mehr erzählst? Ja, ich sag mal so, das Vertrauen, wisst ihr? Wenn man neue Leute kennenlernt, das Vertrauen... Hi, was ist denn jetzt los? Hä? Hallo? Hey, Kuttner? Was ist das? Was hast du denn? Ey, was ist denn das? Aha. Ja, ich bin offensichtlich noch auf Sendung. Hör mich kaum noch. Ich spiele dann übergangshalber meine Musik. Ich rede, ohne zu wissen, was ich eigentlich rede. Das ist, glaube ich, eine ziemlich gute Idee. Kinder, tippt deutlich schlimmere Katastrophen als Tokotronic hören, ne? Ich warte dort auf dich, weil ich dich mag. An unserem letzten Sommerferientag. Ich warte dort auf dich, weil ich dich mag. An unserem letzten Sommerferientag. Es wird so sein. Jetzt durcheinander. Und wenn es woanders durcheinander geht, dann bin ich auch immer selber gleich durcheinander. Ich weiß ja nicht, wie durcheinander. Ich war, bist du noch da? Nee, da hat er kapituliert. Kann man nichts machen. Tag, wer bist denn du? Ja. Hast ja. Gut, ja. Ja, ich bin's. Na, du bist es. Ja. Ja, ich bin's auch. Schön. Ist schön, war wir beide, endlich. Ja. Ja, lange getrennt, nun wieder vereint. Ja. Ja? Ja, ich wollte mich eigentlich mal auf dem... Bist du dir sicher, dass du das wolltest? Anruf berufen, der ein bisschen weiter zurückliegt. Ja. Weißt du noch, als so am Anfang so eine junge Frau von 26 Jahren angerufen hat? Ja. Und zwar wollte ich mit dir darüber unterhalten, ob du das richtig findest. Weil du hattest doch gesagt, also du findest es schön, dass einige Leute eben nur so anrufen und dann eben auf Kassette aufnehmen. Und so, und toll, ich war mal durch. Ja, und du bist jetzt so ein klassischer Anrufer, der nur, toll, jetzt bin ich durch und ich nehme mich auf Kassette auf. Ja, ja, das habe ich gesagt. Ja. Und ja, so einer bist du. Dann hatte sie gesagt, ja, ich nehme das auch auf Kassette auf. Ja. Oh, und dann hast du plötzlich eingelenkt. Nee, ja nicht. Ich habe nicht eingelenkt, weil sie auf Kassette aufnimmt oder weil ich davon ausgehe, dass sie nicht auf Kassette aufnimmt, sondern die hat ja ordentliche Zeug erzählt. Oh ja. Mein Lieber, da gibt ihr jetzt mal Mühe, um da halbwegs mitzuhalten. Also es reicht nicht bloß, den Rekorder anzumachen und sich selber aufzunehmen. Man muss auch schon noch was sagen können, was man am nächsten Morgen noch gerne hören würde. Jetzt erzähl dir mal was. Das muss ja eine geile Kassette werden. Du nimmst jetzt eine Kassette auf, ne? Ich selber nimm's nicht auf. Na gut, jemand nimmt das für dich auf. Nein, das heißt, du musst jetzt eine Sache sagen, für die du dich morgen nicht schämst. Jetzt erzähl mal richtig was Spannendes, Interessantes, Witziges. Nein, ich hab nur vorhin jetzt ganz... Du kannst jetzt. Ich hab Radio gehört und dann habe ich das im Radio gehört und habe mir gesagt, Mensch, da muss ich was zu sagen. Das kann ich so nicht stehen lassen im Raum. Und das, was du jetzt sagst, wird aufgenommen? Nee, wird eben nicht aufgenommen. Bist du sicher? Ich hoffe doch, ja. Also kein, der ich kenne, der nimmt's auf. Gut. Ja. So, und jetzt wolltest du aber was dazu sagen. Jetzt sag mal was dazu. Nee, ich wollte mir eigentlich jetzt nur mit dem Anruf mein Gewissen beruhigen eigentlich. Hättest du den irgendwie anders machen können? Nö, eigentlich nicht. Schade, dann müssen wir doch noch irgendwie andere Lösung finden, dass der Hörer sein Gewissen beruhigen kann, ohne dass er hier unbedingt anrufen muss. Oh, naja, weißt du was, ich will dann deine Sendung auch nicht länger stören. Mach mal weiter so. Tschüss noch. Das ist sehr einsichtsvoll, tschüss. Tag, wer bist denn du da? Hallo, Captain Kirk Kuttner. Hey, Mr. Snoid. Ja, schönen guten Tag. Ja, man, du lässt ja aber auch immer Zeit, war auf den letzten Poeng. Ja, ja, dachte ich mir, weißt du, ruf ich doch mal an, weil ich mich ja auch noch bei dir entschuldigen muss. Wieso entschuldigen? Ja, letztens bei der Verabschiedung, ne, ja, als ich reingerutscht bin, hatte ich dir doch frohe Weihnachten gewünscht und es hörte sich so an, als ob du ein Kloß dabei in den Hals gekriegt hast. Nein, stimmt nicht. Dachte, hörte sich so kurz an, als ob der die Luft weggeblieben hat. Naja, nee. Dachte, das, so kann man Kuttner auch noch ein bisschen schocken. Mit Weihnachtsgrüßen. Ja, genau. Nee, ist nicht so, dass mir Weihnachtsgrüße die Beine voll wegreißen würden. Nee, so war es auch nicht. Also nee. Ich musste mich ja damit auch so ein bisschen auseinandersetzen und habe es dann auch mehr freundlich erwidert, damit ich sie nicht so sehr schocke. Zum ja. Beispiel, das habe ich gelernt, ne? Im letzten Jahr. Dass man Freundlichkeit mit Freundlichkeit begegnen soll. Auch wenn sie nur so plakativ ist, aber ja. Ist egal, weißt du. Ach, ansonsten hattest du eher so einen kulturkritischen Ansatz. Ja. Und hast gedacht, das ist Ideologie, das muss gleich entlarvt werden. Ja, ja, ja, genau. Und Vorträge erhalten? Nicht viel, weißt du. Also es war doch eigentlich mehr direkt und harter Schnitt. Ne? Ach, so, dass anarchistisch rumgeranzt. Blieb, ja. Ah, ja. Und wie gesagt, damit kommt man natürlich auch irgendwie gut durch. Ne, man kriegt seinen Ruf und ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ne, begrenzlich ganz ungeniert. Ja. Und da der weiß und ein paar Hörer das ja auch mitgekriegt haben, lebe ich ja wieder. Und ich dachte, gestalte ich das mal ein bisschen aktiv freundlich. Ja, lebst jetzt also ein bisschen genierter? Das weniger, weißt du, aber ich verpacke es einfach etwas freundlicher. Ja. Und lass dann, sage ich mal, die Möglichkeit offen, dass der, die Betrachter oder Zuhörer sich selber ihr Teil denken und vielleicht auf die Pointe kommen. Ja, und hast damit aber auch gute Erfahrungen gemacht? Och, es geht schon, doch. Also es ist ja erstmal, sag ich mal, die neue Strategie, die ich so anwende, ne? Und sie zeitigt also auch schon leichte Erfolge, denn das Gespräch, das bleibt zumindest erstmal auf einer freundlichen Basis und die Leute versuchen nachzufragen. Ja. Hast du denn vielleicht mit Freundlichkeit jetzt auch, also durch Freundlichkeit jemanden kennengelernt, den du sonst durch Ranzigkeit nicht hättest kennenlernen können? Ja, also soweit. Ich bin ein paar freundlichen Menschen begegnet. Das waren, sage ich mal, bisher erst so die ersten Kontakte. Und da schaue ich eben, was sich daraus in Zukunft weiterentwickelt. Ne? Mehr kann ich dazu also gar nicht so sagen. Ne? Denn das sind, weißt ja, Vierteljahr erst wieder an Bord. Ja. Ja. Und versuchst jetzt aber erstmal ein bisschen Freundlichkeit zu praktizieren, ja, um dann vielleicht später die Früchte dieser Freundlichkeit genau ernten zu können. So habe ich mir das auch vorgestellt. es macht schon Spaß, muss ich sagen. Also wenn man ein bisschen auch darauf zugeht und nicht gleich so mit dem Holzhammer sagt, ey Alter, weißt du, das ist doch der absolute Schrott, das kann man ja auch ein bisschen freundlicher den Menschen unterjubeln mit der Variante, dass sie den Notausgang selber finden auf ja, die Dauer. Ey, Mr. Snoid, ich höre dir ganz aufmerksam zu. Ja. Ich glaube, das ist eine Sache, die Gunnar lernen muss. Und Ja, ja, ey, das weiß ich, ist nicht so einfach, das stimmt. Ne? Ja. Ich habe ja nun ein halbes Leben damit verbraten. Also manchmal denke ich ja in der letzten Zeit, und jetzt müsstest du 20 Jahre jünger sein, ja. Aber dann wäre ich ja, naja, ne? Also ich bin ja ganz zufrieden, so wie es ist. Wie alt bist du jetzt, Mr. Snold? Naja, also im Januar werde ich 47. Oi, oi, oi, oi. Ja. Nicht schlecht, ne? Ganz die Zielgruppe, ne? Ach, da ist ja hier kein Zielgruppenradio. Nee, das ist klar. Also den Dienstagabend, den halte ich mir, wenn es geht, auch frei für mich. Ab 22 Uhr. Ansonsten, naja, habe ich jetzt über Weihnachten ein bisschen es verfolgt, weil die anderen Sender nun doch ein bisschen zu tranig waren. Ne? Ja. Aber heute wieder so offen. Deutschlandfunk da von dieser Ellen Auerbach, falls sie das ein Begriff ist. Nee. War eine Fotografin, hat hier in Berlin auch rumgemacht. In den 20er und in den 30ern durfte sie dann gehen oder hat es vorgezogen zu gehen. Ja. Eine jüdische Fotografin. Und die lebt jetzt noch in New York. Und da war eine Sendung über sie und ihre Kollegin, mit der sie damals zusammengearbeitet, Grete Stern. Ja. Und das war ganz interessant, weil ich ja jetzt auch gerade ein Ding auch fürs Leben gelernt, Filme entwickeln und vergrößern und also wirklich kommen schon ganz lustige Sachen bei raus, ne? Also das ist was fürs Leben, so praktische Sachen, wenn man die auch noch lernt, ja? Ja. Gut, da hat man was von, da kann man anderen Menschen eine kleine Freude machen und da bin ich also auch schon wieder ein bisschen skurril, da habe ich so eine Hang-Up-Edition schon aufgelegt, so weil ich auch teilweise den täglichen Tod fotografiere, also so. Was so auf der Straße tot rumliegt. Ne? Ja. Sind meistens ja Tiere, Menschen sieht man nicht, die werden ja gleich weggeräumt. Aber naja, da behalte ich so meine schwarze Ader bei. Nicht? Das schockt zwar die Menschen immer, wenn sie das so ein bisschen sehen, aber ich versuche das eben doch dann eben freundlich zu vermitteln. Ne? Ja, soweit. Gut, Mr. Snold, ich bin beruhigt, habe ich noch 10 Jahre Zeit. Freundlichkeit in entscheidenden Situationen und Filme entwickeln. Ja, ja, klar. Das kann man, also das macht wirklich viel, das macht Spaß. Ja. Ja. Besonders, weil man das Resultat doch relativ schnell sieht. Also so die groben Sachen bekommt man schnell mit und wenn man dann ein bisschen in die Theorie abgleitet, dann sieht man, was man also, was da noch für Möglichkeiten sich auftun. Aber jetzt sprichst du vom Fotografieren oder hast du beschäftigst dich auch mit Freundlichkeitstheorien? Naja, Zen in the City, das läuft sowieso. Ja. Sowieso das Oberthema, ne? Bei 20.000 Umdrehungen Zen, ne? Mhm. Also, das ist eben so dieses spezielle Teil von mir, ja. Also, was ich da so probiere, eben bei 20.000 Umdrehungen ruhig zu bleiben, ja? Und die Mitte zu finden. Gut. Denn da dreht es sich ja doch nicht ganz so schnell, obwohl auch. Ich danke dir für deinen Anruf, Mr. Snold. Ich wünsche dir auch noch alles Gute. Ne? Und wir hören voneinander. Wir hören wieder voneinander. Ciao. Komm schön ins neue Jahr, ja? Ja, klar. Tschüss. Du auch. Ciao. Hi, wer bist denn du? Ach, wir machen jetzt nochmal Schnelldurchlauf. Kann jeder mal, zack, ist da jemand? Ja. Ja. Weil die Sendung jetzt im Grunde fast zu Ende ist, würde ich jedem nochmal die Gelegenheit geben, in einem Satz zu sagen, was er im letzten Jahr gelernt hat. Erstmal habe ich gelernt, Führerschein, also Auto zu fahren. Super, danke ich dir. Das ist schon ein Satz gewesen. Tag in einem Satz. Was hast du im letzten Jahr gelernt? Ich habe im letzten Jahr gelernt, eine neue Sprache zu sprechen. Welche? Das ist Walisisch. Sprache in Wales. Und ich finde es ziemlich schade, dass du jetzt eine schnelle Runde machst. Sag mal Walisisch. Tag, Kuttner, bist ein super, klasse, geiler Typ. Versteht ja sowieso keiner. Da kann man ja loben. Also in fremden Sprachen. Da heißt guten Abend. Das kann ich dir schon mal sagen. Und ja. Dann kann ich noch sagen, Schirmai, das heißt, wie geht's dir? Und aber geiler Typ kannst du nicht sagen? Geiler Typ kann ich leider nicht sagen. Weil ey, das musst du aber lernen. Da gibt's doch auch flotte Männer in Walisien. Ja, das heißt dann wahrscheinlich englisches Wort, weil Walisisch ist so alt, da gab's das Wort geil noch gar nicht. Gut, ich danke dir für deinen Anruf, ja? Wir hören uns nächste Woche, was? Ja, tschüss. So, in einem Satz, was du gelernt hast? Nee, nicht in einem Satz, sondern sag du doch mal in einem Satz, was dein letztes Jahr so war. Ah. Da ist noch keiner auf die Idee gekommen, das zu fragen. Richtig, und wer die Idee hat, der ruft dann immer noch zu spät an. Ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss. Da hat einer ja dann Fragen zu stellen. Tag. Hallo. Hallo. Dein, was hast du gelernt im letzten Jahr in einem Satz? Also ich habe gelernt, dass es auch ganz vorteilhaft sein kann, seine beste Freundin zu verlieren. Wieso vorteilhaft? Naja. Das klingt nicht sehr überzeugend. Doch, ist es. Na, da würde ich sagen, ist nicht ganz zu Ende gedacht. Wieso? Ja, das kann ich dir jetzt nicht verraten in einem Satz. So, was hast du im letzten Jahr gelernt? Ja, also ich habe mir vorgenommen fürs nächste Jahr. Was ich nee, nicht vornehmen. Nee, das will ich gar nicht wissen. Das will ich gar nicht wissen, sondern was du in diesem Jahr gelernt hast. Ja, keine Blind Dates mehr zu machen. Ja, okay. Tag, was hast du gelernt im letzten Jahr? E ist gleich M mal C Quadrat und Weihnachtsmänner, ihr seid Schweine. Super. Tag, was hast du gelernt im letzten Jahr? Hallo? Ja? Weniger zu lügen. Ich bin mir nicht sicher, dass du da jetzt die Wahrheit sprichst. Vielen Dank für deinen Anruf. Tag, was hast du gelernt im letzten Jahr? Ich habe gelernt, beim Radio anzurufen. Und? Ist toll, oder? Ja, aber es ist ein bisschen kurz jetzt. Ja, tut mir leid. Ja. Tschüss. Tschüss. Nächste Woche gibt es ja wieder eine Sendung. Was hast du gelernt im letzten Jahr? Ich habe gelernt, dass alles vorübergeht und man kann nichts halten. Keine Freude, keine Liebe und kein Glück. Au, au, au. In ganz nachdenklichen Sätze. Vielen Dank. Tschüss. Was hast du gelernt im letzten Jahr? Dass Rosenstolz eine geile Band ist. Na, no, kann man so sagen. Was hast du gelernt? Beziehung zu beenden, sobald man sich nicht drin wohlfühlt. Glücklich werdet kann. Tag, und du? Ja, auflegen hat er gelernt. Was hast du gelernt? Tja, ein bisschen Sexualkunde, dass Unanieren zwar schöner ist, aber dass man mit dem Bumsen mehr Leute kennenlernt. Ach Gott, Kinder, jetzt holt doch nicht die alten Sprüche raus. Tag? Ja, ich habe gelernt, am ersten Weihnachtsfeiertag auf ein Stereototalkonzert zu gehen. Super, da gratuliere ich dir aber. Tschüss. Was hast du gelernt? Ja, also ich habe gelernt, im letzten Jahr ein toleranterer Mensch zu werden. Schön. Und du? Hallo? Und du da? Ich habe gelernt, also nicht mehr fremd zu gehen. Ja, das ist so schwer mit 12, oder? Und du? Ich bin ziemlich sauer auf dich, weil ich gerade seit einer geschlagenen Stunde anrufe und du mich einfach wieder rausschmeißt. Man muss auch lernen, sauer auf nette Menschen im Radio sein zu können. Tschüss. Tag, was hast du gelernt? Ich wollte was sagen, und zwar die Rumkugel von euch, die haben ungefähr 80 Mark gekostet, habt ihr gesagt. Ja. Ja, weil da noch ein ganzer WG-Einkauf dranhängen. Nee, ihr habt aber gesagt, dass das ungefähr trotzdem ausgerechnet hatte. Hattet irgendwie. Ja, und? Na, weil das der eine wissen wollte, wie toll es bei euch. Ach so, ja, ja. Okay, danke, tschüss. Was hast du gelernt? Ich habe gelernt, dass Techno-Musik super ist. Gut, da hat der viel Übung zu gebraucht. Kinder, tut mir leid, die Sendung ist jetzt tatsächlich zu Ende. Ich will so halbwegs pünktlich beenden. Es folgt jetzt der Night Flight mit dem Kollegen Büsselberg. Ich werde mich nicht wie gewohnt an dieser letzten Sendung mit Schubert verabschieden, sondern mit einem Song, der vorhin schon zu hören war, mit Stereo Total, dem Liebeslied des letzten Jahres. Tschüss, nächste Woche ist wieder Sprechfunk.